Erste Abteilung wäre, darzustellen, was denn der Inhalt, der politische Inhalt des letzten Mauerkrieges und der bestehenden Auseinandersetzungen ist, auch mit den Interventionsmächten jetzt ihre Truppen hingeschickt haben. Das wäre so unter dem Titel Israel versucht in der Region ein Gewaltmonopol durchzusetzen als regionale Super- und Hegemonialmacht. Zweiter Punkt wäre die Ideologie dieser Konfrontation, weswegen Israel bei dieser Absicht, bei diesem politischen Vorhaben der Durchsetzung als einzige zur Gewalt berechtigte staatliche Institution im Nahen Osten, warum es da so unverbrüchlich auf die Solidarität mit einem größeren Teil der zivilisierten Menschheit setzen kann. Da werden also auch einige Argumente zur Staatsdoktrin Israels fällig und die Frage zu klären, ob Israel das ist, was ich anfangs ausführe, eine ganz normale, stinknormale Staatlichkeit, die sich versucht durchzusetzen, oder ob es einem Gericht zufolge, das sich hartnäckig hält, als Staat, als bis an die Zähne bewaffneter Gewaltapparat, nur einen einzigen Zweck hat, einen Unterschlupf für verfolgte Juden auf der ganzen Welt darzustellen. Die dritte Abteilung wäre die internationale Verankerung Israels, also speziell die Beziehung zu den Vereinigten Staaten von Amerika und zu Deutschland. Und die vierte Abteilung, eigentlich die unwichtigste, weil die eine sehr geringe Rolle spielt, was denn aus dem Widerstand vor Ort oder den nicht-jüdischen Betroffenen vor Ort, den Palästinensern und den Arabern in dieser Auseinandersetzung wird und vor allem, was daraus geworden ist. Es wären die vier Abteilungen. Ihr könnt mich jederzeit unterbrechen, Nachfragen stellen oder Gegenargumente hier vortragen, dann machen wir das auch als Diskussion. Heute war jetzt eben in den Nachrichten, wird morgen garantiert in den Schlagzeilen sein, gab es einen Raketenangriff aus dem Gazastreifen auf eine Stadt, in der Israels Verteidigungsminister Peres wohnt. Die Raketen kamen durch und ist eine Frau ums Leben gekommen und ein Leibwächter von dem Peres ist schwer verletzt worden. Die erste Reaktion Israels, des namentlich des Verteidigungsministers, war die Ankündigung einer umfassenden Vergeltungsaktion gegen diese Aktion. Das ist insofern paradigmatisch für den Verlauf der Auseinandersetzung, auch schon des Krieges, dass so eine Aktion, mit der man gar nicht mehr gerechnet hat, dass die damit durchkommen, dass so eine Aktion jetzt tatsächlich das Geschehen im Nahen Osten entscheidend prägt, während nach dem Ende des Krieges, diesem Waffenstillstand, nahezu unbeobachtet von der Weltöffentlichkeit oder als Routinemeldung Israel im Gazastreifen eine Strecke von über 800 toten Palästinensern hingelegt hat, unter dem angeblichen Kriegszweck der Befreiung von einem gefangen genommenen Soldaten durch die Hamas oder eine sympathisierende Gruppe im Gazastreifen, wie schon im Libanon-Krieg ja der offizielle Kriegsgrund gewesen ist, die Gefangennahme von zwei Soldaten der israelischen Verteidigungsstreitkräfte durch die libanesische Hisbollah. Das ist ein näher zu untersuchender Sachverhalt, dass die Gefangennahme von Angehörigen einer kämpfenden Truppe, einer regulären Armee, durch den Kriegsgegner dieser Armee als verbrecherischer Akt, als Entführung bezeichnet wird. Damit wird der Anspruch aufgemacht von Israel, in dem Fall dem einen Kriegsgegner, der sich ja erklärtermaßen im Krieg befindet, gegen den Hisbollah im Libanon oder gegen den ganzen Staat Libanon und gegen die palästinensische Autorität, vertreten durch die gewählte Regierung der Hamas, wird der Anspruch aufgemacht, dass die Angehörigen der kämpfenden Truppe, also nicht bloß die Zivilisten, dass die unantastbar sind, dass die gewissermaßen den Status einer Polizei haben. Wie es ja, kennt man ja aus den Gangsterfilmen, besonders verbrecherisch ist, wenn sich das Verbrechen an den Polizisten vergreift. wenn man diesen Anspruch ernsthaft durchsetzen will, und das macht Israel, dann steckt dahinter der Anspruch, die Forderung, dass Widerstand oder Nichtunterwerfung unter eine fremde Staatsgewalt ein Verbrechen ist oder, wie das modern ausgedrückt wird, Terrorismus ist, und dass dagegen die Mittel erlaubt sind oder zum Einsatz kommen, die im Krieg gegen den Terrorismus von den Amerikanern ja vorgeführt werden. Also eine ununterschiedene Vernichtung der Protagonisten des Terrorismus selbst, aber auch des Umfeldes und der Szene, aus dem er hervorgeht. So war der Krieg gegen den Libanon im Sommer von dem erklärten Ziel gekennzeichnet, nicht bloß die beiden Soldaten zu befreien, sondern die Bedingungen der Möglichkeit von Widerstand gegen die israelische Politik im und außerhalb des Libanons zu verhindern. Wenn man das Ziel sich so setzt, dass vom libanesischen Gebiet aus keinerlei Beeinträchtigung israelischer Interessen erfolgen dürfen, dann hat es für den Libanon selbst als Staat zweierlei Konsequenzen. Die erste ist, dass ein Teil seines Staatsgebietes zu einem Kampfgebiet erklärt worden ist, in dem alles, was sich bewegte, Kriegsziel war. Deswegen ist es auch eine völlig verquere Kritik gewesen an Israels Kriegsführung, die hier immer gelautet hat, Unverhältnismäßigkeit der Mittel oder Zivilbevölkerung wird dabei in Mitleidenschaft gezogen. Oder das löst Flüchtlingsströme aus. Wenn man das Kriegsziel akzeptiert, und es ist ja allgemein akzeptiert worden, dass Israels Walten schranken- und einschränkungslos im Nahen Osten sein soll, dass vom Libanon aus keinerlei Bedrohung israelischer von dem Staat selbst definierter Sicherheitsinteressen ausgehen darf, wenn dies akzeptiert wird, und es wurde ja akzeptiert in der westlichen Welt, in der ganzen Bündnispartnerschaftsszene Israels, dann muss man auch konsequent akzeptieren, dass ein solches Kriegsziel militärisch nur zu erreichen ist durch die weitgehende Entvölkerung eines gehörigen Teils des libanesischen Staatsgebiets. Und die Klagen darüber, dass über diese Kriegsführung mit der Bombardierung des Flughafens von Beirut, der Seeblockade, dass darüber auch der Staat Libanon ziemlich durcheinander kommt, ja am Rande des Ruins steckt, ist auch eine an der Sache vorbeigehende Kritik, weil Israel von Libanon nicht mehr verlangt und nicht weniger verlangt, als dass dieser Staat seinen Staatszweck völlig ändert und ihm dem Sicherheitsinteresse Israels unterordnet. Also wo der Hisbollah eine staatstragende Partei in der Republik Libanon ist, im Parlament vertreten, in der Regierung vertreten, wesentliche Aufgaben hat bei der Verwaltung des südlichen Landesteils, verlangt Israel vom Libanon nicht mehr und nicht weniger als einen Teil seiner eigenen staatstragenden Fundamente als Terrorismus zu behandeln und zum Abschluss freizugeben. Also da hat sich die westliche Öffentlichkeit, vor allem auch die bundesdeutsche, absolut nicht entschieden, in der Kritik, die laut geworden ist am Vorgehen Israels in diesem Krieg. Ich kann nicht einerseits sagen, es ist ein legitimes Sicherheitsinteresse Israels, dafür zu sorgen, dass vom Libanon keine Bedrohung seiner Grenzen ausgeht, obwohl Israel in den letzten 30 Jahren mehrfach im Libanon einmarschiert ist, einmal mitten in Beirut unter dem Befehl des mittlerweile in Agonie liegenden ehemaligen Staatspräsidenten Sharon, zwei Flüchtlingslager der Palästinenser ausgerottet hat, obwohl Israel noch einen Teil libanesischen Staatsgebietes, die Sheba-Farmen, besetzt hält, obwohl Israel 15 Jahre nach dem angeblichen totalen Abzug aus dem südlichen Libanon immer noch mehrere hundert Libanesen in Gefängnissen gefangen hält. Und obwohl die Verletzung des libanesischen Luftraums durch die Luftwaffe der israelischen Armee eine solche alltägliche Routine ist, dass selbst die Regierung des Libanon dagegen es gar nicht mehr für nötig erachtet zu protestieren, weil das eh völlig sinnlos ist. Also ungeachtet dieser permanenten Infragestellung und massiven Torpedierung der Souveränität des Libanon soll aus diesem Staat dagegen keinerlei Abwehrhandlung erfolgen. Soll sich weitergehend dieser Staat so umorganisieren, dass er mehr oder weniger der Verlänger, dass die Regierung der verlängerte Arm israelischer Sicherheitsinteressen ist, möglichst die Aufgaben selbst übernimmt, nämlich die Entwaffnung und Beseitigung israelfeindlicher Elemente, die ansonsten die Armee des Staates Israel betreiben müsste. Wenn ich dazu Ja sage, und das ist der offizielle Standpunkt zum Beispiel auch der Bundesregierung, dann ist es geheuchelt, sich hinterher hinzustellen und zu sagen, das ist ja furchtbar, dass da Tausende ums Leben kommen und ganze Landstriche entvölkert werden. Nein, das ist die Konsequenz der Parteigängerschaft für diesen Staat und sein Interesse, die Grundlage der Politik der meisten Bündnispartner Israels ist. Analoges gilt für die Betrachtung der Vorgänge in den sogenannten besetzten Gebieten, also in den Gebieten, namentlich das Gazastreifen, die nach dem Krieg von 1967 unter israelische Herrschaft geraten sind. Da ist jenseits aller Diskussion die Haltung Israels eindeutig. Dieser Staat beansprucht im Prinzip diese Gebiete als sein ihm zustehendes Staatsgebiet. Das ist ein in der Geschichte der modernen Staatenwelt eigentlich auch ein sehr stinknormaler Vorgang. Die Deutsche Bundesrepublik hat bis vor nicht allzu langer Zeit, also bis zu den Ostverträgen, das Gebiet bis Kaliningrad als deutsches Staatsgebiet beansprucht und hat alle Möglichkeiten versucht, den Staat DDR fertig zu machen, um sich dessen Gebiet unter den Nagel zu reißen. Hat ihn nicht anerkannt, hat andere Staaten verfolgt, die mit ihm Beziehungen aufgenommen haben, hat stur daran festgehalten, dass es sich um das Gebiet eines Staates handelt, der noch nicht die Kontrolle über seine Grenzen hat. Israel ist dann nur ein Stück weiter. Israel hat die Gebiete, die es beansprucht, auch unter Kontrolle. Und es hat zweitens keinen Zweifel daran gelassen, dass für die Bewohner dieses Gebietes, die nicht Juden sind, eigentlich keine Existenzberechtigung auf diesem Gebiet vorliegt. Es gab und gibt nie auch nur die Andeutung der Möglichkeit oder das Angebot, dass die gleichberechtigte Bürger des Staates Israel werden würden oder werden könnten. Ganz im Gegenteil, mittlerweile ist ein Mitglied der Koalitionsregierung, die Partei des Ministers Lieberman, Regierungsmitglied, in deren Programm ganz offiziell die Transferlösung steht. Transferlösung heißt im innenpolitisch israelischen Sprachgebrauch das Konzept, die arabische Bevölkerung in den besetzten Gebieten und bei Libanon kommt noch hinzu, auch diejenigen, die als Überbleibsel der israelischen Staatsgründung als Araber in Israel so eine zweitklassige Bürgerschaft besitzen, die zu transferieren über den Jordan in die arabische Welt, weil das Staatskonzept Israels entschiedenen Wert darauf legt, dass die volkstumsmäßige Basis dieses Staates jüdisch bleibt. Das ist übrigens auch kein besonders auffälliger Zug dieses Staatswesens Israel. Der deutsche Staat zum Beispiel legt auch sehr großen Wert darauf, dass die Deutschen nicht aussterben, weist Ausländer aus, schickt sie in Gebiete zurück, wo sie mehr oder weniger den sicheren Tod erwarten. Macht Gesetze, in denen für deutsche Mütter Wurfprämien ausgesetzt werden, damit reinrassige Deutsche die Mehrheit des Staatsvolkes bilden, obwohl es Millionen gäbe, die sofort freiwillig Deutsche werden würden und sich dafür wahrscheinlich auch krummlegen täten, wenn man sie nur ließe. Also das ist ein normales Charakteristikum eines modernen bürgerlichen Staatswesens, dass die Staaten, ja? Ich habe eine Frage, du hast gesagt, Israel sieht die besetzten Gebiete prinzipiell als ihres an. Wieso heißen sie dann noch besetzte Gebiete? Wieso wurden sie dann nicht annektiert? Ja, in Israel selbst heißen sie nicht besetzte Gebiete, heißen sie Judäa und Samaria. Und dass sie nicht annektiert worden sind, ja, dreimal darfst du raten. Da gibt es außenpolitische Hindernisse. Das würde in den Vereinten Nationen sind mehr Resolutionen erfolgt mit Zustimmung der entscheidenden Mächte Amerikas, die eine solche Annexion ausschließen, sondern die darauf beharren, dass der Endstatus dieser Gebiete Gegenstand von Verhandlungen sein soll, eines globalen Arrangements zwischen Israel und den arabischen Staaten. Dass sie am Ende des Prozesses nicht vielleicht doch da annektiert werden, ist ja nicht auszuschließen. Zurzeit deutet vieles darauf hin, dass dies die Endphase sein wird. Und das andere ist, im Lauf der Geschichte seit 1967 hat sich Israel mittlerweile ja zu einer weitgehenden Anerkennung des Rests der Welt vorgearbeitet, dass eine Rückkehr zu den Grenzen von 67 ausgeschlossen ist. Also in allen Lösungsszenarien wird mittlerweile als selbstverständlich davon ausgegangen, dass ein Teil dieser Gebiete, ein Teil dieser Siedlungen bei Israel bleiben wird. Übrigens in dem Osloer Friedensprozess, also bei den Verhandlungen Israels mit der PLO, ist das Ziel Israels ausdrücklich gewesen, durch ein Arrangement mit der PLO einen möglichst großen Teil der besetzten Gebiete an Israel anzuschließen und zweitens durch ein irgendwie geartetes Abkommen mit der PLO dafür zu sorgen, dass das prinzipielle Siedlungsrecht Israels im ganzen Lande Davids gewährleistet ist. Kann man nachlesen in dem Buch von Simon Peres über die Ziele dieses Friedensprozesses, in dem die Prämisse der israelischen Staatsdoktrin ganz klar ausgesprochen wird. Die Aneignung der besetzten Gebiete, die Annexion, und das ist der Grund neben dem äußeren Ereignis, Amerika, hat ein großes Hindernis. Wenn man die annektiert, dann wäre innerhalb dieses neuen Staates Eretz Israel, Groß Israel in den biblischen Grenzen, dann wäre der jüdische Bevölkerungsteil in der Minderheit. Und das ist für den Staat Israel inakzeptabel. Der ist ja als Staat für Juden konzipiert. Wie der Staatsgründer Ben Gurion sagte, Palästina kann nur die Probleme eines Volkes lösen und nicht von zweien. Des Volkes der Juden, und dazu passt halt nicht, dass da auf diesem Staatsgebiet dummerweise auch Palästinenser existieren. Alle Lösungen, die aufgrund dieser prinzipiellen Gegensätzlichkeit anvisiert sind, haben für Israel immer den Mangel der Instabilität und der Entfernung vom zionistischen Staatsgründungsideal. Das er bestand darin, eine Heimstatt für Juden zu schaffen, unter Ausschluss der da dummerweise ansässigen palästinensischen Bevölkerung. Natürlich hat auch der Staat Israel, wie jeder Staat, eine perfekte Ideologie, um den Ausschluss von fremdstämmigen Menschengut zu rechtfertigen. Für Israel gibt es keine Palästinenser. Die in Israel ansässigen Palästinenser sind Teil der arabischen Nation und sie haben ja bereits eine staatliche Lösung in Gestalt der arabischen Staaten. Weswegen das Ideal natürlich wäre, die verduften und gehen in die umliegende arabische Welt. Ein großer Teil davon ist ja bereits da. Also eine Annexion dieser Gebiete ohne die gleichzeitige weitende Vertreibung der Bevölkerung vom Staatszweck Israels unmöglich. Dass dies nicht passiert, dass die nicht vertrieben werden, und da ist natürlich klar, da hat kein Staat Probleme, sich unliebsamer Bevölkerungsteile zu entledigen. Die USA bauen einen riesigen Zaun, um ihre mexikanischen Zuwanderer fernzuhalten. Die Spanier schicken mittlerweile mit Flugzeugen die Elendsgestalten aus Schwarzafrika zurück, die es geschafft haben, an ihre Küsten zu gelangen, ohne Rücksicht, was aus denen passiert. Die Deutschen haben das Asylrecht abgeschafft, nicht deswegen, weil sie meinten, sie müssten ihre Asylkonzeption überdenken, sondern weil sie einfach verhindern wollten, dass sich der deutschstämmige, der deutschvölkische Charakter dieses Staates ändert. Der Grund übrigens dafür, da muss man gar nicht zu Vokabeln wie Rassismus greifen, obwohl natürlich Demokratie ohne Rassismus gar nicht geht. Also ohne diese Unterscheidung der Menschen, die haben den Pass und die haben den Pass nicht. Es ist vom Staat her gesehen eine Grundüberzeugung, die sich aus einer allgemeinen staatspolitischen Erwägung speist. Die Staaten gehen davon aus, dass das Menschenmaterial, das sie ihr Volk nennen, ihre prinzipielle und primäre Machtbasis darstellt. Und von dieser Machtbasis wird verlangt absolute Zuverlässigkeit. Und zwar auch im Extremfall, wenn die Zugehörigkeit zum Volk, zur Nation nicht bloß heißt, ich habe den Pass und kann mich in den Landesgrenzen legal aufhalten, sondern was auch heißt, es muss das Leben eingesetzt werden für die Nation. Im Ernstfall, im Kriegsfall. Und dann denken die Staaten natürlich ganz pragmatisch, wenn irgendein eingebürgerter Türke dann plötzlich entdeckt, er ist doch lieber Türke und wie in der Türkei, ist auf ihn kein Verlass. Während auf das normale Staatsbürgermaterial, und das zeigt ja die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft, war auf die Volksgenossen Verlass. In allen bürgerlichen Staaten. Die mögen noch so viel gemosert haben, aber die Desertionen haben sich in sehr engen Grenzen gehalten. Vor allem deswegen, weil wir wollen sie denn hindesertieren. Sie haben ja nur diesen Staat, in anderen Staaten sind sie ja plötzlich Ausländer. Aber ich habe angefangen mit dem Vorgehen in den sogenannten besetzten Gebieten. Man muss insofern, habe ich auch gerne die Tendenz zu sagen, sogenannte besetzte Gebiete, weil da war da die Frage berechtigt, es ist nicht der normale Fall einer Besatzung, in dem eine fremde Macht Teile eines gegnerischen Staatsgebiets okkupiert, um dem anderen souverän seinen Willen aufzuzwingen. Und wenn er das geschafft hat, zieht er wieder ab und die Beziehungen der Staaten werden auf eine neue Vertragsgrundlage gestellt. Also nach dem Zweiten Weltkrieg war ja Deutschland besetzt und nachdem die Siegermächte mit ihrer Besatzung staatliche Verhältnisse hergestellt hatten, mit denen sie zufrieden waren, sind sie auch wieder abgezogen. Dass es in den besetzten Gebieten Israels aus den genannten Gründen etwas schwieriger. Weil hier wird ein Gebiet besetzt, das man ja für eigentlich beansprucht. Da soll auch nicht einer fremden Staatlichkeit ein Wille aufgezwungen werden. Hier will man durch die Besatzung, und das wird immer deutlicher, gerade durch die jüngste Entwicklung, man will durch die Besatzung dafür sorgen, dass diese Gebiete erst dazu tauglich werden, endgültig Teil des eigenen Staatsgebildes zu werden. Verdeutliche mal, bei der Diskussion über die Geschichte Israels gibt es einen ewigen Streitpunkt, der nur scheinbar ein Historikerproblem ist. Warum sind denn damals die Araber 48 zum großen Teil aus dem Gebiet Israels geflohen. Die israelfeindliche Position heißt, die wurden vertrieben. Die offizielle israelische Position heißt, die sind abgehauen, weil sie verhetzt worden von ihren arabischen Regierungen und ihnen versprochen haben, dass sie auf dem Rücken der siegreichen Armeen zurückgekehrt sind. Heutzutage kann man ungefähr verfolgen an dem Anschauungsmaterial, wie sowas realpolitisch funktioniert. Wenn die Grenzen des Gazastreifens nicht von allen Seiten dicht wären, würde ein großer Teil der Bevölkerung fliehen, weil die Existenzbedingungen unmöglich sind, weil die unerträglich sind. Der einzige Grund, warum es nicht zu massiven Fluchtbewegungen jetzt kommt in den besetzten Gebieten, auch auf der Westbank des Jordan, ist, dass die Außengrenzen von den angrenzenden arabischen Staaten dicht gemacht sind. Und dass Israel auch selbst ein Interesse hat, keinen unorganisierten Flüchtlingsstrom auszulösen. Weil dann die Gefahr besteht, dass die rausgehen, sich bewaffnen und dann als Terroristen wieder zurück einsickern. Die Lage wird ganz bewusst, wie man so sagt, am Kochen gehalten. In einem Zustand, der nach einer Lösung schreit. Nach einer endgültigen Lösung des Palästinenserproblems, die für Israel nur so aussehen kann, dass dieser Bevölkerungsanteil auf dem von ihm beanspruchten Gebiet keine Rolle mehr spielt. Das ist konsequent gedacht, weil das Sicherheitsinteresse dieses Staatswesens ist unvereinbar mit der Existenz eines relevanten nicht-jüdischen Bevölkerungsanteils. Weil man ja nicht, weil man als ganz normaler Staat nie bereit ist zu akzeptieren, dass die Teil des eigenen Staatsbürgermaterials werden, was übrigens in der Geschichte der modernen Welt fast nie vorgekommen ist, dass irgendeine Regierung sich entschieden hat, wir erweitern unser Staatsbürgermaterial. Das einzige Beispiel vielleicht ist die Republik Südafrika, die damals in diesem historischen Deal zwischen Mandela und dem de Klerk beschlossen haben, ab sofort wird in das südafrikanische Volk, wenn auch die Schwarzen, aufgenommen. Aber der Grund war natürlich der massive Druck von außen. Handfeste Interessen des Imperialismus, die gesagt haben, ihr könnt das nicht durchstehen, einen stabilen Bestandteil unserer imperialistischen Weltordnung auf der Basis einer Herrschaft von einer derartig kleinen Minderheit über solche Menschenmassen, was zugleich den ganzen afrikanischen Kontinent durcheinander bringt. Einen solchen Widerstand kennt Israel aber nicht, ganz im Gegenteil. Jetzt, das werdet ihr morgen in der Zeitung nachlesen können, bei der Berichterstattung über diesen Raketenanschlag auf das Haus von dem Kriegsminister Peres, jetzt ist die internationale Staatenwelt doch weitgehend der Auffassung, dass das Problem des Staates Israel als Staat sich noch nicht komplett definiert zu haben, seine Grenzen noch nicht festgelegt zu haben, seine Bevölkerung noch nicht ausreichend sortiert zu haben, dass dies anerkannt wird als Sicherheitsproblem dieses Staates. Also Israel ist doch der weltpolitische Durchbruch dadurch gelungen, dass sein Problem sich inmitten einer feindlichen Umwelt nicht bloß zu behaupten, sondern als Vormacht durchzusetzen, die allen anderen Staaten die Bedingungen ihres Überlebens diktiert, dass dies anerkannt wird als legitimes Sicherheitsinteresse dieses Staates. Merkt man an dem, aber da sagt er dann in 14 Tagen die Frau Professor aus Bremen das Nötige dazu, an der UNO-Resolution, die den Krieg beendet hat. Israel hat seine Truppen nach und nach zurückgezogen, als klargestellt worden ist durch die Vereinten Nationen und vor allem durch die relevanten in der Welt das Sagen habenden Mächte, mit Zustimmung auch von Russland und China, dass ab sofort eine internationale Streitmacht die Kriegsziele Israels weiter verfolgt. Also, wir haben ein de facto Besatzungsregime im Süden des Libanon. Die Bundeswehr übernimmt, die Bundesmarine übernimmt die Blockade der Küste. Und das ist jetzt der weitergehende Punkt, der, auf den man hinweisen muss, weil der in der Öffentlichkeit gar nicht beachtet wird. Als, ich weiß nicht, ob es irgendwo ausgemacht war, aber offensichtlich hat Israel absolut freie Hand bekommen, in den besetzten Gebieten die Dinge zu regeln, wie dieser Staat es für nötig erachtet. Also vielleicht wisst ihr noch, es gab da mal so immer noch Debatten, ziehen sie aus der Westbank auch ab, wie aus Gaza, muss irgendwie mit den Palästinensern verhandelt werden, das ist doch jetzt weitgehend weg. Seit Beendigung des Krieges hat Israel einen Dauerfeldzug im Gazastreifen geführt, Truppen sind permanent anwesend. Diese gezielten Tötungen, heißt es so vornehm, also diese vorbeugenden Hinrichtungen von potenziellen Widerstandleistenden durch die israelische Armee, ist mittlerweile offensichtlich ein völkerrechtlich anerkannter, einwandfreier Vorgehensweise zur Wahrnehmung von inneren Sicherheitsinteressen. Die Dauerbesatzungsmacht in wesentlichen Teilen des Gazastreifens ist ebenfalls gebombt. Und was noch weiter hinzukommt, da ist sich ja die ganze westliche Welt mit Israel einig, diese interessante Auslegung des Demokratiebegriffs bezüglich der palästinensischen Autonomie. Da wurden ja Wahlen durchgeführt, nicht zuletzt auf Druck Amerikas, in der Erwartung, dass doch ein klares Mandat für die Fatah-Bewegung des Präsidenten Abbas diesem der Rücken gestärkt wird, gegen die terroristische Abteilung innerhalb der Autonomie vorzugehen, damit einen Verhandlungspartner für Israel zu schaffen, der die Kapitulationsbedingungen der Autonomiebehörde unterschreibt, mit Israel aushandelt. Und dann ist es blöd passiert, dass die Palästinenser die Falschen gewählt haben. Der amerikanische Präsident George Bush hat dazu den meines Erachtens demokratietheoretisch genialen Satz gesagt: Wir sind zwar Anhänger des Konzepts freier Wahlen, es heißt aber nicht, dass wir akzeptieren, was dabei herauskommt. Da ist mir eingefallen, in meiner frühesten Jugendzeit im Sozialkundeunterricht, da wurde immer gesagt, der Witz an freien Wahlen ist, dass man das Ergebnis akzeptiert. Aber hier ist völlig klar, das Ergebnis kann so nicht akzeptiert werden. Selten ist so klar gemacht worden, dass Wahlen ein Ermächtigungstitel sind. Also da hat der Krieg dieses Ergebnis geschaffen, dass mittlerweile auch das Interesse des Staates Israel für Sicherheit bezüglich des ihm unterworfenen Menschenmaterials zu sorgen, dass dies anerkannt wird als legitimes Sicherheitsinteresse dieses Staates, dem man nicht zumuten kann, was sich andere Staaten ja auch nicht zumuten lassen würden, dass sie größere Mengen von fremdvölkischen Bestandteilen haben, von denen ein permanentes Sicherheitsrisiko dadurch ausgeht, dass sie sich mit ihrem Status des Unterworfenseins als Bürger, die zwar einer Staatsgewalt unterworfen sind, ohne aber unter ihr frei konkurrieren zu können, dass sie sich damit halt nicht abfinden. Vor allem ist natürlich das Misstrauen Israels gegen die Palästinenser deswegen auch sehr berechtigt, weil die Landnahme Israels in diesem arabischen Gebiet, die Unterwerfung der da anwesenden Bevölkerungsteile bei den Betroffenen, bei den Palästinensern, eine Reaktion ausgelöst hat, die eigentlich spiegelbildlich identisch ist mit der zionistischen Vision vom Judenstaat. also man kann fast sagen, genauso wie die Gründerväter der israelischen Staatsidee, haben sich die Gründungsideologen des palästinensischen Widerstands aus der erlittenen Unbill den Reim daraus gemacht. Wenn wir von unserem Besitz vertrieben werden, um Leib und Leben fürchten müssen, durch eine fremde Staatsmacht, dann gibt es darauf eine einzige Möglichkeit zu reagieren. Wir müssen selber einen Staat gründen, selber uns in Besitz aller Gewaltmittel setzen und mit diesen Gewaltmitteln dafür sorgen, dass ab sofort nicht mehr wir die Opfer sind, sondern die anderen die Opfer sind, die uns zu Opfern gemacht haben. Das ist der immanente Grund für die Existenz des Staates Israel. Es gibt ja die verbreitete Theorie, und nicht zuletzt aus der bezieht der Staat Israel seine moralische Legitimation, die moralische Unterstützung seines Anspruchs in großen Teilen der zivilisierten Menschheit, die lautet: Der Staat Israel ist die Antwort auf den faschistischen Vernichtungsfeldzug gegen die europäischen Juden und er ist die Garantie der Verhinderung seiner Wiederholung. Der iranische Präsident Ahmadinejad hat Aufmerksamkeit dadurch erregt, dass er sich gegen diese Auffassung gewandt hat. Und ihm ist dabei Folgendes... Das stimmt nicht. Er hat den Holocaust geleugnet. Das ja, ja. Von ihm. Ja, eben, das ist entscheidend. Nein, das ist... Ich würde gar nicht fragen, was schlagen Sie eigentlich für eine Auslösung vor? Das würde ich gerne mal... Ja, aber jetzt lassen wir doch ein bisschen Zeit. Ich analysiere mal den Konflikt. Sehr einseitige Dinge. Ja. Ich kann Ihnen doch nicht... Erstens, ich schlage überhaupt keine Lösung vor. Es gibt keine Lösung für diesen Konflikt. Das meinen Sie wirklich? Ja. Es gibt die Lösung, die Politik machen wird, nämlich die Lösung wird sein, dass ein großer Teil dieser Gebiete Israel zugeschlagen werden und dass Israel sich als die regionale Vormacht durchsetzt und dann herrscht Friede. Aber 60% der Israelis wollen, dass die Westbank geräumt wird von ihnen. Ja, merkt man, wie sie gewählt haben. Ne? Da geht es schon mal los. Muss man auch sehen, und dass sehr viele Palästinenser das Land verlassen haben, aber auch sehr viele Israelis durch diesen Konflikt. Also wenn man es nur so schwarz-weiß darstellt, und ich würde schon bitten, dass man eben eine Lösung auch mal irgendwo andeutet, was man selber denkt, was sinnvoll wäre. Ich habe jetzt nur gesagt, was ich selber denke, ich habe nichts anderes gesagt. Aber dass ich Ihnen eine Lösung jetzt serviere, für was halten Sie mich denn? Ich bin doch nicht der Demiurg, der die Lösung hier serviert. Das ist doch nicht ist doch gar nicht in unserer Macht, eine Lösung vorzuschlagen. Meine Lösung ist ganz einfach. Ich bin Kommunist, ich bin für die große Weltrevolution. Für die proletarische. Nützt Ihnen das was? Nein, und was würden Sie nach dem Osten vorschlagen? Nach dem Osten? Ich glaube, dass die Kommunisten da auch eine Meinung zu haben. Ja, klar. Und welche ist das? Im Nahen Osten wird sich nichts lösen, solange sich nicht die Machtverhältnisse bei uns hier in den Zentren des Imperialismus ändern. Weil die Existenz Israels völlig undenkbar ist ohne den Imperialismus. Das war jetzt der Punkt, wo Sie jetzt eingestimmt haben. Nein, ist okay, was ich eben zeigen wollte, wo der Ahmadinejad, das haben Sie recht, der Ahmadinejad, dessen Ausgangspunkt war, dass er aufbegehrt gegen die von ihm vorgefundene Auffassung, man muss für Israel sein, weil Israel oder weil die Bevölkerung in Israel die Nachkommen derer sind, die von den deutschen Faschisten umgebracht worden sind. Und dass deswegen Israel einen moralischen Blankoscheck für sein Vorgehen in der Region hat. Dagegen wendet er sich und dann geht er einen Schritt weiter und sagt, wahrscheinlich muss man untersuchen, ob es überhaupt stimmt, dass die jemals in diesem Maße verfolgt worden sind. Aber wo er den entscheidenden Fehler macht, das ist das Zweite, das ist einfach töricht, aber wo er den entscheidenden Fehler macht, und der interessiert mich jetzt überhaupt nicht, Er sagt doch dann, wenn es tatsächlich stimmen sollte, dass die Deutschen und die Europäer die europäischen Juden umgebracht haben, dann wäre es doch konsequenterweise die einzige Möglichkeit, um dem das wieder gut zu machen, dass die in Europa einen Judenstaat kriegen und nicht bei uns im Nahen Osten. Das war sein pfiffiger Vorschlag. Am besten sagt er sogar irgendwo zwischen Österreich und Deutschland, dann werden auch die bestraft, die die Hauptverursacher waren. Da macht er einen entscheidenden logischen Fehler, weil er nämlich tatsächlich ein Stück auf die Ideologie einsteigt. Israel hätte irgendwas damit zu tun, das Verbrechen an die Juden im Zweiten Weltkrieg wieder gut zu machen. Das kann nie und nimmer die Wahrheit sein. Schauen Sie her, die deutsche Soldateska hat ungefähr 50 Millionen Sowjetmenschen umgebracht. Das hat doch Deutschland und die westliche Welt keinen einzigen Augenblick auf den verwegenen Gedanken gebracht, der Sowjetunion einen Sonderstatus zuzugestehen. Im Gegenteil, der Antikommunismus und der Antisowjetismus ist bruchlos weitergegangen und ganz im Gegenteil, die westliche Welt hat bis kurz vor der Exekutierung unter Ronald Reagan einen atomaren Schlag gegen die Sowjetunion vorbereitet, geplant, für möglich erachtet. Da wären also die 6 Millionen Juden wären dagegen ein Tupfer in der Weltgeschichte gewesen, was da passiert wäre. Oder wenn die Zigeuner auf den Gedanken kämen, die Sinti und Roma, wir wollen einen Staat am Ganges, die hätten keine Chance. Nur weil sie auch im KZ entgelöst worden sind. Von den Schwulen will ich gar nicht reden, die sind zum Glück zu blöd und wollen ein eigenes Staatswesen haben. Also der Gedanke von dem Ahmadinejad ist deswegen sein entscheidender Fehler, dass er glatt diesen törichten Moralismus mitmacht. Weil rein logisch betrachtet, weil jenseits der historischen Konnotationen, ist doch die Schlussfolgerung aus dem Völkermord an den europäischen Juden, dagegen muss ein Staat her, die stimmt doch nicht, die ist doch völlig abwegig. Gerade wenn man das reale Geschehen studiert, stellt man doch fest, wozu es ein bürgerliches Staatswesen bringen kann. Wenn es tatsächlich ernst macht und sagt, ein bestimmter uns nicht passender Bevölkerungsanteil wird zum Kriegsgegner erklärt und der wird nach allen Regeln der Kriegskunst und der Einsatz aller Mittel eliminiert. Sowas übrigens, dass das schafft kein Pogrom im Mittelalter, das schafft nur eine organisierte Staatsmacht, die sich sowas zum politischen Zweck setzt und das Ganze kriegsmäßig betreibt. Bis zum letzten Blutstropfen. Davon hat der Faschismus auch nicht abgelassen und hat das für eine ganz wesentliche Front erachtet. Mindestens so wichtig wie die Ostfront. Und ist dabei sehr weit fortgeschritten. Eigentlich ist insofern der sogenannte Holocaust ist eigentlich eines der unglaublichsten Argumente gegen das Konzept Staat überhaupt. Vor allem gegen das Konzept bürgerlicher Staat mit dem ihm immanenten Prinzip der Menschensortiererei gemäß ihrer Nützlichkeit für den Staatszweck. Adorno hat in einer seiner helleren Momente die Bemerkung gemacht, dass der Standpunkt der Rampe von Auschwitz der Standpunkt der bürgerlichen Gesellschaft ist. Also an der Rampe von Auschwitz haben die SS-Männer die ankommenden Juden sortiert, wer ist noch brauchbar, wer wird sofort umgebracht. Diese Unterwerfung der Menschen nach dem Brauchbarkeitsprinzip ist ein wesentlicher Bestandteil der bürgerlichen Gesellschaft und der Produktionsweise. Wer nicht brauchbar ist, wer sich nicht nützlich machen kann für ein bestehendes gesellschaftliches Interesse, hat große Schwierigkeiten zu überleben, wird aussortiert. Den Übergang, dass er dann auch gleich eliminiert wird, den macht die Bourgeoisie pausenlos. Wenn sie zum Beispiel ihre sogenannten Normalkriege führt. Der Krieg gegen die Juden ist aus heutiger Sicht völlig unnormal, weil sich diesen Grund heutzutage kein Mensch mehr vorstellen kann. In Deutschland sowieso nicht, weil es gibt ja fast kaum mehr Juden. Da ist dieser Staat ja in gewisser Weise durchaus ein Nutznießer der Vorleistung seines Rechtsvorgängers. Aber auf den Gedanken zu kommen, Der Nazifaschismus führt Krieg gegen die Juden und lottet sie zum größten Teil aus. Dagegen hilft nur eins, eine Staatsgewalt mit ebensolchen Machtmitteln, diesmal auf der richtigen Seite, Verteidigung von Leben, Menschenleben, von Unversehrtheit durch Waffengewalt. Die Resultate kann man ja besichtigen. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges sind Juden vor allem ums Leben gekommen durch das Wirken des Staates Israel. Ja. Werden Sie die Shoah als Krieg wie jeder andere auch? Ja. Das Tabu, die Shoah als einen Krieg zu betrachten, liegt an der Ehrfurcht des Bürgertums vor dem Krieg. Der Krieg soll nicht beschmutzt werden. Ja, bitte? Das war niemals ein Krieg. Das ist eine Diktion von Goebbels. Gegen die Juden, das war aber kein Krieg. Ja, klar war es ein Krieg. Was war es denn sonst? So eine Vernichtung. Ja. Wenn Sie jemand Unschuldiges umbringen, ist kein Krieg, sondern Krieg führen Sie den Krieg. Aber im Krieg werden nur Schuldige umgebracht. Bitte? Im Krieg werden bloß Schuldige umgebracht. Nein, aber im Krieg werden Leute umgebracht, die eine Waffe in der Hand haben. Ach, stimmt doch nicht. Da lache ich doch laut. Hier in Freiburg steht in der Kirche steht ein Denkmal dort, dass in einer Nacht 45 die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt worden ist. Da hatten die meisten keine Waffen in der Hand. Was soll denn der Blödsinn? Das ist eine Ehrfurcht vor dem Krieg, der aus ihren Worten spricht, und die muss endlich mal weg. Krieg ist Vernichtung, und da ist es den Kriegsfirmenparteien scheißegal, wer eine Waffe trägt. In der Vorbereitung des Dritten Weltkrieges durch die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion war man sehr weit fortgeschritten. Und da wurde ganz bewusst einkalkuliert, eine Leichenstrecke von jeder Atombombe macht doch Hunderttausende von Unbewaffneten fertig. Das ist doch der Kriegszweck. Krieg ist doch Vernichtung. Vernichtung mit einem bestimmten Zweck. Und der Zweck der Nazi war eindeutig. Die Nazi haben einfach, die haben das Konzept gehabt, haben es ja zum Teil öffentlich erklärt, dass sie für das Fortkommen der deutschen Nation die Existenz dieses Fremdkörpers der Juden für schädlich halten. Und darum muss der beseitigt werden. Da sehe ich jetzt überhaupt kein, da sehe ich jetzt nicht das Außergewöhnliche, wenn irgendein anderer Staat erklärt, für mein Fortkommen ist diese Nation, dieses Volk, diese Widerstandsbewegung ist für mich untragbar. Das waren doch Deutsche, die Juden waren Deutsche, in jeder Beziehung. Ja. Das war sogar verlobt mit einer, der wollte noch Palästina auswandern. Ja, was soll denn das Argument jetzt? Es waren Deutsche, die Juden, die Deutschen, die Juden waren Deutsche und nicht eigenes. Die Nazi waren anderer Auffassung. Aber der Auffassung sind wir nicht. Ja, die Nazi waren andere Auffassung, da kann ich doch die Auffassung kritisieren. Aber zum Beispiel, jetzt frage ich Sie eines, meinen Sie, das Schlimme an der Judenverfolgung war, dass es sich um Deutsche gehandelt hat? Ich habe gemeint, das Schlimme war, dass es sich um einen organisierten Massenmord, um Krieg gehandelt hat. Da bin ich doch bei diesem Wahnsinnsargument, dass immer gesagt wird, im Ersten Weltkrieg gab es jüdische Kriegshelden. Und deswegen war es so furchtbar, die umzubringen. Das ist doch einer kriegsführenden Partei in dem Moment scheißegal. Ich habe ein Problem damit. Also ich sehe einen großen Widerspruch. Also Deutschland hat ja zum Beispiel auch gegen Frankreich Krieg geführt, aber deswegen wurden nicht alle Franzosen vergast. Ja. Man kann jetzt umgekehrt natürlich sagen, also es gab natürlich auch Richtung slawische Völker, gab es ähnliche Vernichtungsstrategien, aber auch nicht die gleichen, ja. Das ist mein großes Problem. Also da sehe ich den großen Unterschied, ja. Das war eine ethnische Massenverfolgung, Massenvernichtung. Bis dahin war nicht Krieg die industrielle Vernichtung in ungekannten Dimensionen in Gaskammern oder in irgendwelchen Wäldern mit Massen erschießen. Es gibt ja technische Fortschritte in der Kriegsführung. Ja, nein, nicht gegen Frankreich. Nein, aber warum denn? Ja, aber jetzt fragen Sie doch mal, warum. Die Norweger zum Beispiel hat der Hitler für Arier gehalten, für brauchbares Material seines Großdeutschen Reiches. Mit den Franzosen hat er einen Separatfrieden abgeschlossen mit einem Teil des französischen Staates. Ja, im Teil, weil er die Franzosen nicht automatisch für prinzipielle Hindernisse des deutschen Großmachtanspruchs gehalten hat. Der Hitler hatte bei den slawischen Völkern ähnliche Konzepte, die sollten weitgehend ausgerottet werden. Er hatte bei den Kommunisten zum Beispiel, das waren jetzt keine Religionszugehörigkeit, obwohl es für den Nazi wahrscheinlich auch eine Religion war, die sollten auch komplett ausgerottet werden. Also man kann da nicht, man kann den Unterschied sehr wohl festhalten. Was der Unterschied war des faschistischen Kriegs gegen die Juden und der gegen Frankreich. Aber in beiden Fällen, das nimmt doch nicht weg, dass es sich in beiden Fällen um die Kriegserklärung gehandelt hat. Ich sehe zum Beispiel nicht ein, was denn dafür spricht, dass man das Ganze nicht als Krieg betrachten soll. Krieg erklären, Juden haben nie dann schon einen Krieg erklärt. Das ist doch ein Riesenunterschied. Ja, Polen hat Deutschland auch keinen Krieg erklärt. Der Unterschied erklärt auch das unterschiedliche Vorgehen. Bei den Franzosen, wenn du das Beispiel nehmen willst, gab es das Konzept, dass die Franzosen brauchbar werden für ein deutsches Großeuropa, sofern sie untertanen werden eines eigenen französischen Staatsgebildes, das großdeutsch ist, wie Vichy-Regime. Der Krieg gegen die Juden, oder? In der Hinsicht ein absolutes Problem. Das fällt genau zusammen mit dem, was du sagst. Die haben denen nicht den Krieg erklärt. Krieger erklären Staaten. Hätte es einen israelischen Staat gegeben, der sagt, die Unterordnung der Juden unter meine Gewalt sorgt dafür, dass sie deutsch nützlich werden, wäre der Kriegszweck nicht mit Ausrottung zustande gekommen. Der Adolf von den Juden deswegen für saugefährlich gehalten, weil sie keinen eigenen Staat haben und in den Poren fremder Gesellschaften diese Gesellschaften vernichten. Also war das einzige Konzept, was dem Affen eingefallen ist, die Ausrottung. Aber das Kriegsziel, und deswegen war Krieg, ist beides mal identisch. Diese Sorte Menschen entweder zu vernichten oder über die Unterordnung unter die eigene oder eine nützliche fremde Staatsgewalt sich selber nützlich zu machen. Und da wird über jede Leiche gegangen, um den Zweck zu verfolgen. Von wegen unschuldig Gewehr in der Hand oder nicht. Weder haben die Leute in Hiroshima und Nagasaki Gewehre in der Hand gehabt, noch die 50 Millionen Sowjetbürger, die damals auch umgebracht worden sind. Da war auch bloß ein kleinerer Teil Soldaten. Es fällt ja vom heutigen Standpunkt aus, fällt es übersteigert es die Vorstellungskraft, diese Konsequenz der faschistischen Judenvernichtung nachzuvollziehen, dass der deutsche Faschismus zu der Auffassung gelangt ist, mit den Juden ist kein Staat, zumindest kein Deutscher zu machen. Und deswegen der unbedingte Wille zum totalen Krieg gegen sie. Bei den Franzosen war das differenzierter, aber andererseits, Sie sehen doch auch heutzutage, der Staat Israel ist auch der festen Überzeugung, dass mit den Palästinensern auf seinem Gebiet kein Staat zu machen ist. Und da geht er auch so weit, das werden wir noch sehen, wie weitergeht. Ne? Aber ich verstehe zum Beispiel, also der Beschluss des damaligen Befehlshabers Sharon, diese palästinensische Bevölkerung in den Lagern Shatrol und Shatila bis zum letzten Mal liquidieren zu lassen, hat er so einen ähnlichen Punkt gehabt, wenn mit denen ist nichts anzufangen, die müssen am besten exemplarisch mal wegradiert werden. Andererseits ist natürlich Israel nicht der Auffassung, dass als jeder einzelne Palästinenser umgebracht werden muss, den es in die Hand kriegt. Das ist wär von dem Zweck, den man verfolgt, völlig unrealistisch. Und ist gar nicht die Absicht. Also ich sage nochmal, es gibt immer so einen Punkt, es wird immer darauf beharrt, dass der Holocaust unvergleichlich ist. Indem ich das sage, habe ich ja meinen logischen Einwand, den Vergleich ja bereits gemacht. Das ist ja bereits ein Vergleich. Ich sage, verglichen mit allen anderen ist es eine einzigartige Geschichte. Jetzt ist aber das Blöde, das ist immer der Auftakt, um jede rationelle Analyse zu verbieten, zu verhindern. Man kann sich doch ernsthaft mal die Gedanken machen, warum hatten die Nazis das Konzept, gegen die Juden insgesamt einen totalen Krieg mit dem Ziel der Vernichtung zu führen. Da hat der Wolfgang ein Argument gesagt, und das kann man ja auch nachlesen in meinem Kampf, das entscheidende Argument, das dem Hitler eingefallen war, ist, denen fehlt sowas wie ein Staatsgehen. Die haben nirgends einen Staat zustande gebracht, die nisten in allen Völkern rum. Übrigens, das ist eine der traurigsten Geschichten. Diese Begründung hat er wörtlich von Herzl abgeschrieben. Das ist die Kritik des Juden, wie sie vom Zionismus geübt wird. Was den Juden fehlt, sagt der Herzl, ist ein eigener Staat. Solange sie nicht fähig sind, einen eigenen Staat zu gründen, werden sie immer Verfolgte auf der ganzen Welt bleiben. Das war übrigens, weiß ich nicht, nach meiner Lösung gefragt, das war nicht die Antwort, die Marx in seiner Schrift zur Judenfrage gegeben hat. Marx hat gesagt, die Juden sollen endlich aufhören, als Juden ihr Geschick zu begreifen. Sie sollen sich begreifen als Bürger und Proletarier und sollen sich anschließen den politischen Bewegungen, wenn es geht, der proletarischen Revolution. Und da gab es ja auch innerhalb der Juden in den 20er Jahren eine erbitterte Diskussion. Da haben sich die Zionisten nicht mehrheitlich durchgesetzt und es kam zu diesem wahnsinnigen Staatsgründungsprojekt. Und zwar ein Projekt übrigens, Ja, da kann man auch sagen, da kann man sagen, es ist etwas an den Haaren herbeigezogen, man beruft sich auf ein 2000 Jahre altes Buch, um den Rechtsanspruch abzuleiten. Aber da will ich jetzt nicht rechten, weil da gibt es massenhaft Rechtsansprüche auf Territorien in der bürgerlichen Welt, die sind ebenso an den Haaren herbeigezogen. Es kommt ja nur darauf an, dass man sich durchsetzt. Und die Zionisten hätten sich nie und nimmer durchgesetzt, wenn ihr Staatsgründungsprojekt nicht zu einem ganz entscheidenden Zeitpunkt deckungsgleich gewesen wäre mit weltpolitisch machtvollen Interessen. Also bei der Staatsgründung nach dem Zweiten Weltkrieg fielen sie hinein in eine Phase der Entkolonialisierung, wo die alten Kolonialreiche aufgelöst worden sind, wo die Vereinigten Staaten ein großes Interesse hatten, dass sie sich auflösen, um den freien Weltmarkt durchzusetzen, um zu verhindern, dass sich die alten europäischen Mächte exklusiv Nutzungs- und Einflusszonen sichern. Da war Israel in der Tat fast die Art antikolonialer Vorposten mit der Garantie, dass da nichts Unrechtes entsteht statt der alten kolonialen Macht. Weil der Dschihun, die jüdischen Organisationen waren ja eingefleischte Parteigänger bürgerlicher Verhältnisse. Ganz kurz, ja? Das geht einfach nicht, das stimmt nicht, da muss differenziert werden. Es gab zu dem Zeitpunkt, damals in Palästina, ja, gab es A, nicht die Zionisten, mhm, es gab auch nicht B, die Juden, die bürgerliche Ideologie vertreten haben. Also ja, gerade, also da tun Sie sich keinen Gefallen, wenn Sie sich hier irgendwie groß als Kommunist hinstellen, als Antiimperialist und gleichzeitig aber den damals bestehenden zionistischen Initiativen der ganzen Kibbutz-Bewegung absprechen wollen, sie werden die Imperialisten und sie würden die bürgerliche Logik vertreten. Das ist einfach falsch. Sie müssen sich einfach mal damals den innerjüdischen Diskurs angucken. Und da hatten sie auf der einen Seite die Machai und auf der anderen Seite hatten sie die Shirut. Und da gab es ganz massive Vorwürfe gegenüber Ben Gurion. Er würde die jüdische Sache verraten, er wäre ein verweichlichter Europäer, der die Juden gegen die Araber verraten würde, weil er ja absolut tolerant wäre, etc. Also da müssen sich einfach mal immer angucken. Und die Kommunisten haben der ganze Ostblock dem Staat Israel zugestimmt. Ja, klar. Ja, aber nicht vergessen. Ja, aber also mit dem Punkt, weil Sie jetzt Ben-Gurion gesagt haben. Nicht nur Ben-Gurion, auch abgesehen von Ben-Gurion, auch ganz konkret die Zionisten. Und dann nicht nur die Zionisten, sondern ganz konkret auch zionistische Bewegungen hin. Weil das Problem haben, dass sie sich da, glaube ich, teilweise selbst ins Bein schießen, wenn sie irgendwie die Zionisten anprangern, sich gleichzeitig genau als Kommunistin stellen, der ja internationalistisch den Weltfrieden will, aber auch ungefähr jeden Zionisten, der sich als Jude, aber gleichzeitig auch vielleicht als Sozialist versteht, ins Abteil schieben wollen. Soll ich immer zwei Zitate von Ben-Gurion vorlesen aus den 20er Jahren? Die zwei Zitate tun nichts im Dialog. Achso. Wie gesagt, bitte, okay, bitte also sind reduzieren Sie, gegen, sie reduzieren also Fakten nicht, wollen Sie nicht. Reduzieren Sie nicht diesen ganzen verschiedene Bündel an Meinungen auf Ben-Gurion. Das wollte ich auf keinen Fall. Nein, aber sagen Sie doch bitte, wer die Zionisten sind. Die sich durchgesetzt haben. Mhm. Dass in jeder Bewegung Leute auf der Strecke bleiben. Aber wenn ich sage, Zionisten, haben sie eins gemeinsam, alle die Zionisten, Linke und Rechte. Nämlich das, muss ich Ihnen sagen, das antikommunistische Konzept einer Staatsgründung. Eine Staatsgründung als Emanzipation eines Volkes. Also machen Sie zwei Fehler von meinem Standpunkt aus. Sie haben ein Vaterland, Sie wollen sogar noch eins schaffen, Sie sind keine proletarischen Internationalisten, Sie setzen sich da Revolution, sondern auf Gewalt, auf Staatsgewalt. Und das ist das Gemeinsame. Jetzt gab es natürlich große Unterschiede in Leuten, die das Ganze sozialdemokratisch mit genossenschaftlich aufziehen wollten und mit anderen, die von Anfang an gesagt haben, wir machen da ein blühendes Unternehmen draus. Aber das Konzept, dass es ein Staat sein soll und ein Staat für ein Volk, das jüdische, das zeigt natürlich seine Konsequenz bei allen Varianten. Also ich sage Ihnen mal so ein Zitat von Ben-Gurion. Man kann ein jüdisches Palästina nur aufbauen mit einem Höchstmaß jüdischer Arbeit. Das bedeutet aber de facto einen Boykott arabischer Arbeit. Einen Kompromiss auf Kosten der Nation zu schließen ist leicht für den, dessen nationaler Instinkt gebrochen ist, aber unmöglich für den, der es mit der Nation ebenso ernst nimmt wie mit der Menschheit. Wir Juden sind Pioniere, die Araber nicht. Unser Volk hat den Drang und den Willen, sie zu opfern. Für solche Leute haben wir Platz. Das ist die logische Konsequenz aus dem Staatsbündnis. Also das wie gesagt, deswegen, mir geht es nicht um Ben Gurion, aber ich will eine Sache sagen, also Martin Luther 1950 noch, ja, gab es die Idee von jüdisch-arabischer Koexistenz in dem Staat, gut, mag man realistisch stehen, wie man will, aber es, also das ist mir wichtig, es gab in der zionistischen Bewegung, auch darüber hinaus, gab es doch eine, und die gibt es immer noch heute sozusagen, in der israelischen Linken, gibt es immer noch die Position, dass man sagt, wir wollen auch nicht mal zwei getrennte Staaten, sondern wir wollen einen Staat, in dem beides gibt. Das ist ganz wichtig. Das darf man ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich lasse es nicht unter den Tisch fallen. Ich sage, nein. Natürlich, davon war ich sehen, ich nicht die Rede davon. Ich kann doch nicht, wenn ich von der BRD rede, spreche ich auch nicht von den Kommunisten der BRD, sondern ich sage, was die BRD-Politik ist. Wenn mir jemand sagt, sie lassen aber jetzt die Kommunisten weg, sage ich, Entschuldigung, ich bin selber einer. Aber das andere Punkt, selbst wenn Sie sagen, so, Sie sagen einfach so Sätze wie, es gibt auch Leute, die fordern einen Staat, in dem die beiden Völker zusammenleben. Da ist doch schon wieder der Blödsinn drin. Wenn die beiden, zwei Völker sollen zusammenleben, also auf Basis, dass sie sich völkisch definieren, und dann müssen sie auf dieser Basis ein Auskommen miteinander finden. Was ich vermisse wäre, dass es irgendjemand gäbe, der sagt, lassen wir doch dieses scheiß Volkstum weg. Machen wir doch den Punkt, es gibt auf dieser Welt gibt es nur zwei unterschiedliche Typen, die sind nicht völkisch bestimmt, sondern sind sozial bestimmt. Es gibt Proletarier und Kapitalisten. Und ein Staat ist immer ein Gewaltapparat. Die Leute sollen ja die Geschicke selber in die Hand nehmen und sollen sich nicht Gewaltapparate zulegen. Das wäre übrigens auch die Lehre aus dem Holocaust. Dass es die ganzen Differenzierungen, Israel ist eine demokratische Gesellschaft wie bei uns. Da gibt es alle Varianten. Aber all diese Varianten sind sich in ganz wesentlichen Bestimmungen einig, nämlich dass Staat sein muss und dass Gewalt sein muss. Eine Kritik der Gewalt kriegen sie nur von radikalen Kommunisten und die werden entsprechend in allen Staaten verfolgt und die dürfen dann nicht das entscheidende Sagen haben. Jetzt können Sie doch nicht sagen, wenn ich über Amerika rede, wenn ich zum Beispiel sage, die Amerikaner, Amerika macht Folgendes im Nahen Osten, können Sie sagen, es gibt aber ganz andere Amerikaner, die kenne ich auch. Die Partei dagegen sind immer zum Teil persönlich bekannt. Aber deswegen kann ich doch sagen, die Politik Amerikas und was amerikanische Patrioten durch die Bank ausmacht, ist die feste Überzeugung, dass sie ihr Schicksal in die Hände dieser Nation legen. Und das kritisiere ich. Der Zionismus ist meines Erachtens, hat das gemeinsam in allen seinen Varianten, dass er auf ein Staatsgründungskonzept setzt. Und das ist, was ich kritisiere. Weil das Staatsgründungskonzept heißt, unter diesen Umständen und unter allen Umständen, wenn man Staaten gründet, ein Staat sucht sich ein Volk aus, definiert seine völkische Basis. Konsequenz ist immer ein Rassismus, die da rausfallen. Ein Staat setzt seine Grundlagen gewaltsam fest, beansprucht ein Gewaltmonopol und versucht auf diese Weise seine Gewalttätigkeit in den Rahmen einer allgemeinen überhöhten Gesetzmäßigkeit zu bringen. Aber es ist immer mit einer Brutalität gegen die verbunden, die aus dem Staatskonzept rausfallen. Ein Staat definiert seine Grenzen. Und das ist eben im Gegensatz zu den Nachbarn. Ein Staat, wenn er versucht, sich als Staat durchzusetzen, gerät in diese Interessengegensätze zu anderen sich durchsetzen wollenden Interessen. Und wenn der Staat erfolgreich ist, dann versucht er halt, sich so durchzusetzen, dass seine Vorherrschaft unangefochten ist. Dann wird er hegemonial. All diese Entwicklungen waren mit der Gründungsurkunde Israels bereits unterschrieben und konsequenterweise ist die Geschichte ja so verlaufen. Das lag gar nicht daran, dass sich die falschen Fraktionen durchgesetzt haben. Das liegt in der Logik eines Staatsgründungsprozesses. Das ist gar nicht zu vermeiden. Und wollte es auch gar niemand vermeiden. Mir ist sehr wohl bekannt, dass es in Israel eine Opposition gibt gegen die bestehende Politik und dass es eine Opposition gibt, die ein Auskommen mit den Palästinensern verlangt. Dass es sogar so weitgehende Positionen gibt, die sogar eine Revision des zionistischen Projekts fordern. Sich vorstellen können, einen Staat, in dem Juden und Araber zusammen den Staat machen. Da würde ich aber auch sagen, das ist eine eigenartige Konzeption. Weil erst definiere ich die Unterschiede und dann mache ich einen Modus, wie die zusammenleben können. Aber ich akzeptiere doch den vom Staat gesetzten Unterschied. Schauen Sie es wie bei uns in Deutschland. Die Leute, es gibt viele Menschen, die sind mit der Politik gegen Ausländer nicht einverstanden. Aber sie akzeptieren den Sachverhalt, dass der Staat sagt, du bist In und du bist Ausländer. Aber es gibt doch Unterschiede. Also was ist denn ein Unterschied? Staatslogik. Also ich meine, das ist eine Realität. Dass sie ganz viele unterschiedlich, also das muss man ja erstmal nicht per se schlecht sehen. Schauen Sie, auf den Unterschied kommt es doch nicht anders, als der sagt, dass der eine helles und der andere dunkles Bild ist, doch völlig langweilig. Der Staat macht doch einen Unterschied, der sagt, dies ist mein Menschenmaterial. Und das gehört nicht dazu. Und da macht er doch den Unterschied. Dies, ja gut, das Wort, wenn man die Wahrheit sagt, klingt immer unschön. Der Staat behandelt die Leute das Material. Der schickt sie ins Feuer. Der lässt sie verrecken. Der sperrt sie ins Gefängnis. Und dann sagt er natürlich, das sind unsere lieben Mitbürger. Wenn ihnen das Liebe ist, dann machen wir politische korrekte Ausdrucksweise. Okay, ich kann mich auch gepflegt aus dem. Also der Staat kennt lauter liebe Deutsche und er kennt Ausländer, die prinzipiell ein Problem sind. Sie dürfen erstens nicht zu viele sein. Sie müssen sich komplett integrieren. Sie müssen ein hohes Maß an Zuverlässigkeit aufweisen. Und diesen Unterschied, da möchte ich mal einen erleben, der das nicht akzeptiert. Wenn irgendein Politiker sagt, wir haben ein Problem, wie gehen wir mit den Ausländern um? Dann ist der nächste Schritt, dass die Nächsten sie anzünden. Das ist der gleiche Gedanke, der macht diesen Unterschied. Er unterscheidet sehr wohl zwischen seinem, sagen wir nicht Material, zwischen seinem Volk, zwischen seinem Volk und dem, was per se nicht dazugehört. Das ist übrigens in jeder bürgerlichen Gesellschaft, in Nuze, der Standpunkt der Rampe von Auschwitz. Da hat Adorno recht. Der unterscheidet die Menschen nach dem, was sie für ihn bedeuten. Ihre Unterschiede, das ist ja klasse, der Staat sagt doch nicht, was magst du denn gerne? Da nehme ich jetzt besondere Rücksicht drauf, das wäre ja klasse. Ne? So will ich Unterschiede auch gut finden. Der Staat sagt ja, auf Basis dessen, dass es einen prinzipiellen Unterschied gibt, zwischen denen, die meinen Pass haben und denen nicht, bin ich zu Konzessionen bereit. Und übrigens, das war ich, der letzte Punkt, das war natürlich der, wenn Sie so wollen, der Geburtsfehler des zionistischen Projekts von Anfang an. Ja. Ich will doch nochmal eine Lanze brechen für den Gebrauch des Wortes Menschenmaterial. Der Schäuble hat gerade vor kurzem eine Integrationskonferenz abgehalten. Natürlich hauptsächlich mit islamischen Vertretern und so weiter. Da hat er Sachen von sich gegeben, von wegen, was ein Deutscher ist, was Integration ist. Da kann man genau sehen, was los ist. Da sagt er nämlich, ja, die meisten Ausländer gehen arbeiten, sind Mieter, bequemen sich den Lebensumständen in Deutschland an. Es gibt eigentlich nichts, was man ihnen vorwerfen kann. Aber sich auf die Art und Weise einfügen, dass sie in dieser Gesellschaft zurechtkommen, reicht nicht. Du denkst dir, was will er dann eigentlich? Da sagt er, worauf es ankommt, ist die gefühlsmäßige Zugehörigkeit. Sich darauf verlassen zu können, dass jenseits aller materiellen Überlegungen, die ein Mensch hat, für die er auch sein Leben so einrichtet, wie seine Umgebung von ihm verlangt. Das ist eigentlich das, was man halbwegs vernünftig sich vorstellt, wenn man denkt, der sagt integrieren. Ja, da wohne ich mit die, da muss ich meine Miete zahlen, wie es nach deutschem Recht steht, da muss ich einen deutschen Führerschein haben, lauter so ein Scheiß. Dazu sagt er, das ist er ja gar nicht. Wenn einer integriert sein will und damit quasi beantragen können will, ob er dann auch Deutscher sein kann, wenn ich ihn also akzeptieren will als Staatsvertreter, dann muss er jenseits aller materiellen Überlegungen eine prinzipielle und dann sagt er gleich gefühlsmäßige Zugehörigkeit zu diesem, jetzt kommt der entscheidende Wort, vollkommen. Wie kommt ein Politiker auf sowas? Sehr einfach, weil er den Materialgedanken knallhart hat. Im Zweifelsfall verlangt der Staat von seinem Volk, jegliches materielle Kalkulieren bleiben zu lassen und seine gefühlsmäßige Identität mit der Nation in die Schanze zu werfen, und zwar wortwörtlich, sich umbringen zu lassen und gnadenlos andere umzubringen, ob schuldig oder unschuldig. Diesen Beruf folgt. Da macht der Staat sehr prinzipielle Unterschiede. Sind die gefühlsmäßig alle dieser Identität? Und das herzustellen mit einer Staatsgründung, eine Identität als israelisches Volk herzustellen, genauso übrigens wie eine Identität als palästinensisches Volk, verlangt von den Leuten, genau das zu tun. Und das ist der prinzipielle Fehler bei allen. Verlangt übrigens die Palästinenser von ihren auch. Und auf beiden Seiten wird es gemacht. Und auf beiden Seiten mit derselben Konsequenz. Aber dann ist mein Leben, da ist mein Interesse für diese Identität das Material, insofern Menschenmaterial. Können wir vielleicht ein bisschen zum Thema wieder zurückkommen? Ja, ja. Also ich meine, das ist auch interessant, aber naja, vielleicht noch einen anderen Abend, um das zu diskutieren. Ja. Ich meine, sind unsere Aufgaben nicht schon so integriert, dass heute da schon, dass es schon Vergangenheit ist, was er denkt? Denn ich meine, wir haben Ausländer in höchsten Positionen in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, überall in den Medien und auch in der Politik. Und dieses Volkstum, was Sie hier so meinen, was Sie in der Sprache so pflegt, ich glaube, das ist nicht mehr. Also so viele sind in der Politik nicht. Es ist ja, schauen Sie, was Sie sagen, Ihr eigener Beitrag widerlegt Sie, ne? Weil Sie halten es für wert zu betonen, dass bei uns Ausländer, selbst Ausländer in die höchsten Positionen gelangen. Das ist halt sehr bemerkenswert. Also das Ganze ist auf der Basis des Unterschieds. Ja, und gegen den wettern wir doch gerade, dass der Staat das Unterschied macht, dass die Bürger ihn mitmachen. Ja, manche sagen, wir können Ausländer besser gut gebrauchen, mehr davon. Die haben den Standpunkt der Rampe etwas weitergefasst. Die sagen, Ausländer bereichern uns, wenn sie nützlich sind. Ja? Ich habe jetzt mal eine Frage darauf. Also, wenn man jetzt mal sagen würde, man akzeptiert, das ist nicht Ihre Meinung, aber auch eine Staatsgründung, von mir aus auch als Machtapparat, um Sicherheit zu gewähren, auch für das Land. Wenn jetzt, kann man nicht auch sagen, oder wie weit lag jetzt die Schuld vielleicht auch an den Briten, weil die das Mandat damals dort hatten, die Staatsgründung zuzulassen, wie wäre es gewesen, wenn die gleichzeitig wirklich irgendwie auf gerechter Basis für Palästina auch, was sie besprochen hatten, eine Stadt gegründet hätten. Dann wäre ja an sich wahrscheinlich diese Staatsgründung nicht so problematisch gewesen. Und ich meine, die hatte halt, es war ja nicht nur die Staatsgründung, sondern eben die Siedlungspolitik und alles Mögliche, was das Ganze verschlechtert hat. Wäre es dann vielleicht nicht sogar eher möglich gewesen, weil, wie Sie sagen, wenn die nie fähig waren, einen Staat zu gründen und dann halt dadurch ihre Sicherheit gesehen haben, und, aber wie gesagt, das in irgendeiner gerechten Weise geschehen wäre, aber ich meine, das ist vielleicht die falsche Frage, wenn Sie... Nein, jetzt sind wir genau wieder an dem Punkt, wo wir vorher abgeschweift sind mit dieser, wo er eingestiegen ist. Das war der Grund, warum die israelische Staatsgründung, so wie sie stattgefunden hat, warum die sich durchsetzen konnte. Also auf Ihre Frage konkret zu antworten, eine Gerechtigkeit bei Staatsgründungen, das gibt es nicht. Das setzt sich halt, Staaten sind immer Sachen, die mit Gewalt in die Welt gesetzt werden und die werden immer gegen andere durchgesetzt. Weil wo vorher kein Staat war, entsteht jetzt eine neue Gewalt und die unterwirft sich Bevölkerungsteile. In dem speziellen Fall war es doch völlig klar, dass es hier zwei konkurrierende nationale Projekte gab. Das zionistische Projekt des Judenstaates und der arabische Nationalismus. Die waren natürlich von Anfang an unversöhnlich. Allein schon mit so symbolträchtigen Geschichten wie beide beanspruchen Jerusalem als ihre Hauptstadt. Auf Basis von Nationalismus und völkischem Denken gibt es da keine gerechte Lösung. Damals hat sich Israel deswegen implementieren können in dieser Gegend, weil, interessantes Beispiel, die Sowjetunion hat in den Vereinten Nationen dafür gestimmt. Die haben sich natürlich gedacht, ehe wir akzeptieren, dass aus dem ganzen Gebiet ein Nachfolgestaat des britischen Mandats Palästina wird, mit diesen lokalen Potentaten, mit den haschimitischen Königen, ist es für uns immer noch besser, dass so ein konfliktträchtiges Potenzial wie der Zionismus dort in Macht ergreift. Das ist übrigens auch noch für links. Den Sie wahrscheinlich auch noch für links gehalten haben, ne? Weil es da halt sozialdemokratische Kräfte gab. Es war die klassische sowjetische Politik, darauf zu setzen, dass es innerhalb des Lagers der Imperialisten Widersprüche gibt. Die Amerikaner haben schon gesagt, die wollten Israel haben als eine antibritische Potenz. Auflösung von Kolonialmächten. Und das Lustige ist, dass was da antrat als Heimstaat für Juden, ist in die Welt getreten als ein Instrument für unterschiedlichste weltpolitische Interessen und bezeichneterweise der Geburtsakt war ein Krieg. Ein Krieg, der völlig unvermeidlich war, weil die Staatsgründung fand auf dem Territorium statt, in dem es bereits ein zu allen Staatsgründungen entschlossenes Volk gegeben hat. Das ging dann mit Krieg. Das ist aber auch gar kein, es gibt, glaube ich, überhaupt keinen Staat, der nicht der Krieg entstanden ist. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind auch ein klassisches Beispiel. Immer wird in einem Staatsgründungsakt wird eine neue Gewalt etabliert, die sich gegen andere durchsetzt und zum Teil auch gegen störende Bevölkerungsteile. Also die Amerikaner haben zum Beispiel bei ihrer Staatsgründung gegen die britischen Interessen durchsetzen müssen und mussten einen störenden Bevölkerungsteil genozidmäßig ausrotten, die sogenannten Indianer, deren Reste man heute ja besichtigen kann. So stieß Israel nicht bloß auf so Art Indianer in Gefahr der Palästinenser, sondern die stießen ja auf einen Teil einer sich ebenfalls im Aufbruch befindlichen arabischen Nation, die ebenfalls meinte, als Gegengewalt gegen die erlittenen Unbill der kolonialen Herrschaft wäre ein machtvoller arabischer Staat das einzige Mittel. Und da wird ihnen jetzt diese Staatlichkeit gestützt auf ausländische Unterstützung vor die Nase gesetzt, die gleichzeitig erklärt, dass das Existenzrecht der arabischen Bevölkerung ganz prinzipiell ein Problem für diesen Staat darstellt. Weswegen dann auf einer Fluchtbewegung zumindest förderlich beiseite gestanden worden ist, dass er dieses Staatsgebiet sich als solches dann auch darstellte, dass der Großteil der arabischen Bevölkerung sich außerhalb seiner Grenzen bewegte. Insofern war mit der Geburt dieses Staates die permanente Bedrohung bereits ein Gründungsbestandteil. Wenn ich diesen Staat schaffe, gegen die Ambitionen, die exakt gleichen nationalen Ambitionen der Staatsgründung der vorfindlichen Bevölkerung, ist es ein permanenter Kriegszustand. Und so hat natürlich jetzt der israelische Staatswille hat so den Charakter der Amerikaner sagt ja, einer self-fulfilling prophecy. Die werden wirklich dauernd bedroht. Es ist eine permanente Bedrohungslage, weil sie durch ihre Staatsgründung selbst die gesamte Umwelt permanent bedrohen. Also zu dem damaligen Zeitpunkt der Staatsgründung Israels, ja. Waren die Verhältnisse genau andersrum. Also da irgendwie von einem den ganzen Nahen Osten bedrohenden Drohpotenzial zu sprechen, ist mehr als das. Nein, das war ja gerade die Unzufriedenheit der Israelis mit ihrer Staatsgründung, dass das Erste, was dieser Staat gemacht hat, bereits bevor er als Staat in die Existenz kam, war sich einen unschlagbaren Gewaltapparat zuzulegen. Also ihre berühmten Kibbutzims, die sind da nicht entstanden, weil die Pioniere so große Fans von kollektiver Landwirtschaft gewesen wären. Die sind ja als Wehrdörfer entstanden. Das waren doch kriegerische Einheiten, wo der ökonomische Zweck von Nahrungsmittelproduktion im Hintergrund stand von einer befestigten Verteidigungsstellung in einem besetzten Gebiet. Und interessanterweise macht mit der Durchsetzung der Staatlichkeit gehen die Kibbutzim zurück und heute machen sie noch 7% der landwirtschaftlichen Fläche Israels aus. Und lustigerweise haben sie eine gewisse Renaissance in den besetzten Gebieten, wo sie jetzt wieder als Wehrdörfer der Landnahme dienen. Also selbstverteidigende militärische Einheiten. Das ist genau mein Punkt. Also darauf gehen sie nicht ein. Also sie müssen da differenzieren. Da gibt es Unterschiede, ja. Und ich rede jetzt auch vor der Staatsgründung schon, ja, aber. Ja. Vor der Staatsgründung war. Natürlich gab es ja auch schon Kibbutzim. Ja, klar, aber. Es gab auch schon eine Zionistenbewegung. Sag ich doch. Und irgendwie die als Militaristen darzustellen, das ist einfach schon spektakulär. Nein, die Kibbutzim. Ja, also, und dann stellen sie hier einfach Kontinuitäten her, springen hier über Jahrzehnte hinweg, neben Verhältnis, also Entwicklung völlig weg. Tut mir leid, also das sind wieder die berühmten antikommunistischen Weltverschwörer. Also, was sind das? Apropos. Das war doch keine Weltverschwörung. Kritik. Also das, was sie hier darstellen, ja, liest sich schön leicht, aber tut mir leid. Sie schmeißen die Sachen in einen Topf, stellen Verbindungen her, die einfach nur mehr als Zweifel. Also ich sage Ihnen Folgendes, ich bestreite überhaupt nicht, dass es garantiert jede Menge Idealisten in der Kibbutzim-Bewegung gegeben hat, aber die haben die Knarre in die Hand genommen, haben das Gebiet verteidigt gegen die Araber. Das haben sie alle gemacht. Es mag sich vielleicht durchaus jemand vorgestellt haben, dass der Gedanke, ich setze mich bis an die Zähne bewaffnet in arabisches Land und das ist der Auftakt des Weltfriedens, diese Vorstellung mag es gegeben haben. Dann sage ich aber immer noch, das ist ein Fehler. Also der Aufbau einer Planwirtschaft, einer sozialistischen Wirtschaft geht nicht dadurch, dass ich ein fremdes Gebiet besetze und mit Waffengewalt verteidige. Es tut mir furchtbar leid, das geht einfach nicht. Ihre Differenzierung die Sie immer hier anmahnen, die habe ich in keinem einzigen Fall bestritten, aber Sie müssen doch akzeptieren, dass man bei der Analyse einer politischen Entwicklung, dass man da das betrachtet, was im Ergebnis herausgekommen ist. Und das Ergebnis der Kibbutzim-Bewegung in all ihrer pluralistischen Vielfalt ist Wiener Demokratie. Jeder darf seine Meinung sagen, am Ende wird der Staat stärker. In Deutschland gab es alle mögliche Oppositionen, mittlerweile ist Deutschland, hat es Truppen im Nahen Osten. Das ist das Ergebnis der Entwicklung. Da kann ich auch sagen, viele wollten das nicht. Aber ich kann aber sehr wohl nachweisen, dass ihr Widerstand mit dazu beigetragen hat, dass es so weit gekommen ist, nämlich die Fehler ihres Widerstands. Also das ist immer so, das erinnert mich fast, jeder kennt irgendjemanden, der irgendwann mal gute Absichten gehabt hat. Aber wir haben doch hier zu betrachten, was ist das Projekt der Staatsgründung Israels und was hat die Kibbutzim-Bewegung dabei für eine Rolle gespielt? Die hat ihr ein wichtiges Moment gehabt, das war ein wichtiger Punkt bei der Sicherung des Landes und mittlerweile ist die Rolle der Kibbutzim halt nahezu eine zu vernachlässigen. Es sind 7% sind es. Und es sind übrigens, das kann man ja auch sagen, alle Kriegshelden Israels kamen aus der Kibbutzbewegung. Von Moshe Dayan bis zu Ariel Sharon. Ja, und die haben ihren Kibbutz, die haben sich immer die Treue gehalten. Also kann ich, sind wir uns doch zumindest einig, ein emanzipatorisches Instrument kann der Kibbutz unmöglich gewesen sein, wenn das dabei rauskommt. Und ich werde nicht darauf blamiert, dass Sie jetzt jede Menge mehr Gegenbeispiele erzählen. Das Konzept als solches, eine bewaffnete Landwirtschaft, das ist der Begriff des Kibbutzim, ne? Eine bewaffnete Landwirtschaft ohne Privateigentum oder mit einer Zwischenform von Eigentum, das ist ein Kibbutzim-Eigentum. Und das Ganze übrigens ohne Rücksichtnahme auf die umliegende Bevölkerung, soll ja ein israelisches Projekt sein. Es gibt übrigens keine arabischen Kibbutzmitglieder, nicht mal die israelischen aber dürfen da rein. Das setzt voraus ein Bekenntnis zum Zionismus. Und nicht nur das, weil auch staatlicherseits die genauso betrachtet werden. Die Kibbutzim sind eigentlich in Israel, von dem jetzigen Standpunkt des Staates, ein absoluter Anachronismus und passen nicht dazu. Privateigentum ist nämlich in Israel auch die Grundlage des Staatmachens. Trotzdem hält der israelische Staat immer noch für nützlich. Wo? In besetzten Gebieten. Die gleiche Konzept mit Werdörfern dort rumzuhausen. Deswegen sind da keine Palästinenser drin, nämlich aus dem gleichen, also Palästinenser jetzt gar nicht, sondern arabische Juden, muss man sagen. Aus dem gleichen Grund, warum die nicht in der israelischen Armee sind. Denen traut man nicht zu, gnadenlos, eine Feindschaft, die aber völlig sich ungefähr so definiert wie die, abzuknallen. Also sind die Kibbutzim staatliche Militäreinheiten. Und da mag sich früher einer gedacht haben, was er will. Das war ihre Funktion. Und das kann er noch so links und sozialdemokratisch und sonst wie definiert haben. Die Funktion hat er dann gemacht. Und damit hat er das Resultat hergestellt, was es heute gibt. Ich kann das zum Beispiel bei den Grünen sagen, ich muss die Sau differenziert betrachten. Die haben immer furchtbar, was die Deutschen im Ausland machen, moralisch beurteilt. Wenn einer nur so die Welt beurteilt und kritisiert, dann kann ihm derselbe Arsch, der ihm vor einem Jahr gesagt hat, wegen der üblen Geschichte einer deutschen Wehrmacht, muss Deutschland aus der NATO raus und ein friedliches Land werden und sogar die Bundeswehr abschaffen. Kann dir nicht zwei Jahre später sagen, wegen der scheiß Vergangenheit müssen wir Krieg am Balkan führen. So differenziert führt beides zum selben Ergebnis. Da merkst du, dass du, wenn du schon differenzierst, musst du sagen, wozu war das gut, was es anders gab. Was waren die Fehler und wieso haben sie dann reingepasst? Differenzieren, also es zählt alles nichts, ist ein Sautungsargument, was nämlich gar keins ist. Also allein der Ton, der hier fällt, die Worte, ja, auch der Umgang der Diskussion zeigt schon, dass da ein Händler steckt. Ja. Ist da offenbar nicht fähig, das irgendwie auf einem ruhigen Level irgendwie hier einfach zu verstehen. Ich bin so lauter, das soll man da hinten nämlich auch verstehen. Also ich habe vor 40 Jahren eine ganze Menge Kibbutzim besucht und Sie müssten mal wirklich mal die Literatur kritisch prüfen. Wie viel davon bewaffnet waren, das war eine ganz kleine Minderheit. Und die Kibbutzim-Bewegung, ich kenne sehr viele, das war eine echt sozialistische Bewegung. Das müssen Sie als Marxist als erstes anerkennen. Und vor allem der Prozentsatz der bewaffneten Kibbutz, also der ist verschwunden gewesen. Das müssen Sie mal irgendwo nachweisen. Nicht waren sehr viele Kibbutz und die haben die Waffen dann versteckt. Wissen Sie, das Traurigste ist immer, sind immer die Augenzeugen. Ja, natürlich. Wissen Sie, weil das ist wirklich traurig, weil die Augenzeugen sind Leute, die verweigern sich den Begriff der Sache. Was Sie jetzt zu mir gesagt haben, Sie, ich war im Kibbutz immer, ich habe keine Waffen gesehen. Ja, was soll denn das? Ich kann ja garantiert, irgendjemand anders fährt hin und sagt, ich habe nur Waffen im Kibbutz gesehen. Mir sind beide Aussagen völlig gleichgültig. Nein, aber das ist doch scheißegal. Ich sage ja nur, prüfen Sie es mal. Ich will doch nicht mit Ihnen über Fakten, ich bestreite gar nicht, was Sie sagen. Ich sage immer, ich glaube Ihnen auf jedes Wort, dass Sie fast keine Waffen gesehen haben. Ich habe doch gesagt, was die Funktion, der Zweck und das Ergebnis der Kibbutzim-Bewegung gewesen ist. Und das war halt die erfolgreiche Landnahme. Israel hat sein Staatsgebiet mit Hilfe der Kibbutzim, der Kibbutzbewegung, seit Gründung verdreifacht und abgesichert. Mir geht es da nicht um diese Faktenhuberei, mir geht es um den Begriff der Sache. Und der Begriff der Sache ist doch gar nicht umstritten. Also das Selbstverständnis der Kibbutzbewegung ist doch zionistische Landnahme. Das sagen die doch selber. Wenn es dann sich glücklicherweise für die ergibt, dass sie mal nicht mit der Waffe aufs Feld gehen müssen, weil das Gebiet gesichert ist, ist es doch klasse. Schauen Sie, Michael, das ist ja doch eine ganz andere Geschichte. Ich wollte sagen, der Staat als Heimstatt der Juden ist die größte Bedrohung für die Juden seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Ich verstehe es gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Begeisterung für ein Staatwesen entstehen kann, das seit seiner Gründung permanent Krieg führt und das die Leute 4 Jahre inklusive der Frauen zum dauernden Wehrdienst zwingt. Dass ihnen jetzt gibt es sogar, die haben sogar jetzt zum ersten Mal in ihrer Armee Disziplinprobleme, weil es einige der Soldaten einfach nicht mehr aushalten, dass sie als diese Soldateska sich aufführen müssen, weil sie den Zweck nicht mehr einsehen. Also da brauche ich doch keine Augenzeugen dazu. Da lese ich in der Zeitung, dass sich die oberste Führung beschwert, dass sie mit dieser Befehlslage auf Befehlsverweigerungen stoßen. Da können Sie mir sagen, ich habe in meinem Leben 50 Soldaten der israelischen Kräfte getroffen. Das waren brunzgemütliche Kerle. Und, ja. Es gab auch sympathische SS-Männer. Ich habe vorhin gesagt, dass 60% der Israelis die Rollen der besten Befürworter sind. Sie können das immer so drehen, das machen die. Nein, ich will doch gar nichts drehen. Ich will doch gar nichts drehen. Was soll denn diese Zahl? Die Westbank, aber die Westbank wird doch nicht geräumt. Was sollen denn wir denn ihre Zahlen? Die Meinungsumfragen sind Vorläufe von politischen Handlungen. Das sehen wir nicht. Nein, überhaupt nicht. Das sehen wir überhaupt nicht. Wo sehen Sie denn das? In Amerika zum Beispiel sind nach allen Statistiken immer permanent alle Leute gegen den Krieg. Und trotzdem hat Amerika jeden Krieg geführt. Also das ist doch Unsinn. Diese Meinung, schauen Sie, ist doch ein ganz gewaltiger Unterschied. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Sie eine Meinungsumfrage gemacht hätten, 1939, wären die Mehrheit der Deutschen auch gegen den Polenfeldzug gewesen. Was soll denn das? Wenn die Regierung es befiehlt, wenn es da zum Staatszweck gemacht wird, dann sehen die Leute ein, dass es einfach sein muss. Es ist immer so, sie argumentieren mit der Empirie gegen eine Diskussion über den Begriff der Sache. Ich bestreite überhaupt nicht, wäre auch ein Wunder, wenn es nicht der Fall wäre, dass der Verlauf des letzten Krieges, der hinter den Erwartungen, die von der Führung geweckt worden sind, etwas zurückgeblieben ist. Dazu kann man auch genaueres sagen, was das für Erwartungen sind. Dass der bei der Bevölkerung zu einer Frustration führt. Und dass die Bevölkerung sagt, sie könnten sich vorstellen, dass man Teile der Westbank räumt, also wahrscheinlich Teile, ich glaube nicht, dass 60% dafür sind, die komplett preiszugeben, oder dass man auch die ganze räumt. Und jetzt ist aber die Frage, was ihnen dann vorschwebt, als was man dafür gewinnt. Ja, das wäre eine spannende Frage, was das heißt. Und da heißt natürlich, wenn das bedeuten würde, wenn 60% sagen würden, wir sind dagegen, dass Israel weiterhin als Heimstatt der Juden die ganze Gegend mit Krieg überzieht, dann würden sie ja den Staatszweck aufkündigen. Und das machen sie natürlich nicht. Das macht auch kein Bürger. Also es ist, sie argumentieren immer mit so einer Anschauung gegen den Begriff der Sache. Und über den will ich eigentlich streiten, weil über die Anschauung kann man ernsthaft nicht streiten. Weil dann bleiben wir in so einem Austausch von Fakten stecken, der bringt doch überhaupt nichts. Ich lade Sie ein, sich ernsthaft mit mir darauf einzulassen, was ist das Konzept des Staates Israel? Und dann kann man sagen, ist das kritikabel oder ist das ein Ausweg oder eine Lösung für irgendjemanden? Und da ist es dann wirklich gleichgültig, was sich Leute darunter vorgestellt haben. Das ist halt einfach mal der geschichtliche Sachverhalt, der so existiert. Und das Schlimme ist doch bei bei den Leuten, die sich bei den Freunden oder bei den Gegnern, die sich auf diese Faktenlage beziehen, dass die Fakten dann immer zitiert, um eine vorgefasste Parteilichkeit zu illustrieren und gerade zu verhindern, dass über die Sache ihrem Inhalt nach diskutiert wird. Darum, ich beanspruche hier überhaupt keinen Faktenbeweis. Ich habe ein einziges gebracht, weil der Kommilitone mir gesagt hat, dass es so unglaubliche Linke innerhalb der Bewegung gibt. Und da habe ich mir ein Zitat vorgelesen, tut mir jetzt schon wieder leid, weil es tut eigentlich gar nichts zur Sache. Ich kann doch am Resultat feststellen, dass das Konzept des Staates Israel war kein sozialistisches Revolutionsprojekt, sondern es war ein Staatsgründungsprojekt. Aber wenn Sie das akzeptieren, dann lassen Sie doch diese Träumereien, dass man mit einem Staatsgründungsprojekt auch Sozialismus machen kann. Das geht einfach nicht. Das ist eine Sache, eine Contradictio in adjecto. Die Proletarier haben kein Vaterland. Ich habe ja auch in keiner Weise geträumt, aber ich habe festgestellt, dass Sie hier Tatsachen, übrigens genau diese Argumentationsweise, die Sie, oder dieser Verkleidung zu Sachen, den Sie ja gerade aufgezeigt haben, der hat sich genau, ich bringe ein Argument und Sie fangen nur ein Zitat an, ja? Das nimmt sich in aller Form jetzt zurück. Ich habe schon gesehen, dass Sie einen Fehler gemacht haben, aber das zieht sich so weiter. Also, aber vielleicht sollten Sie wirklich zurückkommen. Lassen Sie mal hier durchaus sagen Sie das, was Sie denken, und danach wollen wir noch gucken, ob man diskutiert. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich glaube, im Moment gehen wir uns hier im Kreis. Ich glaube, es wäre besser, wenn Sie wirklich weiter haben in Ihren Ausführungen. Wollten Sie noch was sagen? Ich wollte auf die vier Programmpunkte, die Sie angesprochen ja. haben, zurückkommen. Der zweite Klang ziemlich interessant. Ob Sie den noch. Da bin ich jetzt. Das zweite war der, warum Israel für diese Vorgehensweise die Zustimmung bekommt. Richtig. Ja, und das liegt an der das war jetzt da und doch das Thema, an der akzeptierten Staatsideologie. Der Staat Israel ist die historisch konsequente und notwendige Antwort auf den geschichtlichen Sachverhalt, dass die europäischen Juden Opfer des faschistischen Vernichtungsfeldzugs gegen sie geworden sind. Und dagegen sage ich, das kann nicht der Fall sein, weil dieser Staat ist Ergebnis einer imperialistischen Interessenskoalition, Konstellation, und ist Ergebnis einer Staatsgründungsideologie des Zionismus, die eigentlich wesentlich mehr zu tun hat mit Nationalismus als mit irgendwelchen Rettungsprogrammen. Also der Zionismus ist als Denkfigur ist ein Teil der Geschichte des europäischen Nationalismus. Die zionistischen Theoretiker argumentieren damit, dass der Hauptmangel der Juden darin besteht, dass sie keinen Staat haben. Sie müssen eine Nation bilden. Sie müssen über eine eigene Staatsgewalt verfügen. Und der Zionismus gibt sogar dem Antisemitismus in gewisser Weise recht, dass er sagt, solange sie keinen Staat haben, werden sie immer als Parias und in der Völkergemeinschaft dastehen. Der Zionismus, seine Theoretiker haben sehr großen Wert darauf gelegt, dass die Integration der Juden in die Gesellschaft, in der sie leben, unmöglich ist. Und sie haben in der polemischen Zuspitzung haben sie auch die sogenannten Assimilationsjuden scharf kritisiert, dass sie ihre nationale Identität verraten. Und sie haben, insofern war der Zionismus auch durchaus sehr, sehr, sehr, sehr interessiert daran, die falschen Lehren aus dem faschistischen Feldzug gegen die Juden zu ziehen. Also zu sagen, da sieht man doch, es gibt keine Perspektive für die Juden in Europa. Sie müssen weggehen, sie müssen in einer anderen Welt ihren eigenen Staat aufziehen und müssen diesen Staat, und jetzt kommt eigentlich die blutige Pointe, den Staat als getreues Ebenbild der Staaten installieren, aus denen sie weggehen mussten, weil sie da angeblich nicht leben konnten. Also der Staat Israel ist in allen, bis in die kleinsten Feinheiten hinein, eine Kopie der in der Geschichte erfolgreichen Staatsmodelle. Das erfolgreichste Staatsmodell in der bürgerlichen Welt sind die Vereinigten Staaten von Amerika, das ist folglich auch der engste Verbündete. Und die Bereitschaft der Vereinigten Staaten von Amerika, dem Staat Israel loyal zur Seite zu stehen, ist einerseits eine internationalistische Interessensidentität, aber auf der Basis der Sicherheit, dass von diesem Staat kein abweichendes Verhalten droht. weil er nach dem eigenen Vorbild gestrickt ist. Auf der Basis von Privateigentum, Konkurrenz und demokratischer Verfasstheit. Die imperialistische Dimension, die ist etwas doppeldeutig. Da kann man sagen, Amerika lässt Israel machen, im doppelten Sinne des Wortes lassen. Einerseits lässt es ihm die Freiheit, seine nationalen Interessen auch dann militant vorzutragen, wenn sie unter Umständen, was früher öfters der Fall gewesen ist, amerikanische strategische Erwägungen in der Region stören. Also die amerikanische Konfrontation gegen den sowjetischen Einfluss in der arabischen Welt, wo darauf gesetzt worden ist, man drängt den sowjetischen Einfluss darauf zurück, dass man die Integration der arabischen Staaten in den Weltmarkt betreibt und sie auf diese Weise ökonomisch abhängig macht. Aber selbst im Ergebnis zeigt sich, dass das israelische Vorpreschen in den vorletzten und den drittletzten Krieg, den sie geführt haben gegen Ägypten und Syrien, dass das im Ergebnis durchaus funktional gewesen ist. Weil die Sowjetunion hat ihren Verbündeten nicht geholfen, konnte es auch gar nicht. Das Risiko war immer, wäre die totale Konfrontation mit Amerika gewesen. Hat sie aus bestimmten Gründen nicht gewollt. Sodass am Ende übrig geblieben ist, dass die einzige Möglichkeit für Ägypten und für Syrien überhaupt zu einer Art Überlebenskoexistenz mit Israel zu gelangen war, ein Versuch, sich mit Amerika ins Benehmen zu setzen. Amerika ist die einzig mögliche Schutzmacht gegenüber dem Interesse Israels an der Region, das auch die Souveränität der dortigen Staaten ja erklärtermaßen keine Rücksicht nimmt. Ja, ist ja nicht nur ein Versuch, oder ist auch teilweise umgesetzt worden. Ist umgesetzt worden und ist ja auch gelungen. Also zum Beispiel der Fall Ägyptens ist doch exemplarisch. Der letzte Versuch von Sadat, gestützt auf sowjetische Waffen, die den Sinai zurückzuerobern, ist de facto gescheitert militärisch. Darauf kam der Kurswechsel. Bruch mit der Sowjetunion. Der von amerikanischen Präsidenten gesponserte Frieden mit Ägypten. Der Preis, den Ägypten bezahlt hat, war die Anerkennung der Vorherrschaft Israels in der Region. Der Verzicht, sich weiterhin für die Sache der Palästinenser einzusetzen. Die Akzeptanz der Zuständigkeit Israels in diesen Angelegenheiten, was sie ja nach wie vor beibehalten, also die Israelis in der jetzigen Phase der Auseinandersetzung mit der sich deutlich abzeichnenden Transferlösung, also die Verunmöglichung des Fortexistierens arabischer Bevölkerungsteile in den besetzten Gebieten, stößt ja seitens der arabischen Staaten nur auf verbale Proteste. Die militärische Option haben sie nicht, weil das ist unmöglich. Die ökonomische haben sie auch nicht mehr, wegen ihrer Angewiesenheit auf die Integration in den Weltmarkt. Die Ölwaffe ist ja völlig stumpf, weil das Öl in den Händen der Staaten nützt ja nichts, wenn sie es nicht im Westen verkaufen können. Also so eine Drohung mit dem Ölboykott macht sie ja selber fertig. Aber das ist aber die letzte Erteilung, was überhaupt noch an woraus sich der letzte vorhandene Widerstand speist in Form des islamischen Fundamentalismus. Aber diese Staatsdoktrin, es ist übrigens diese Staatsdoktrin, die ist auch, gibt es ja bei jedem Staat. Der deutsche Staat hat zum Beispiel die Staatsdoktrin, dass er das Erbe des Faschismus kritisch bewältigt hat. Also bei uns hieß es dann immer Vergangenheitsbewältigung. Also der deutsche Staat hat sich doch aufgestellt, die Bundesrepublik Deutschland, mit dem Argument, wir haben aus dem Faschismus gelernt. Und das kommt nie wieder vor und die Konsequenz daraus heißt Demokratie. Das ist eine interessante Kiste, die die gemacht haben, weil die haben bis vor 20 Jahren haben sie doch da einen auf Zerknirschtheit gemacht. Ne? Aber interessant ist, was am Faschismus kritisiert worden ist. Da ist zum Beispiel nicht kritisiert worden der Antikommunismus. Da ist zum Beispiel nicht kritisiert worden, dass das kapitalistische Privateigentum in einer Art und Weise gefördert worden ist wie nie zuvor. Da ist mittlerweile ja wieder nicht einmal mehr die Rüstung kritisiert. Es wird nicht einmal mehr kritisiert, der Krieg als Mittel der Politik. Das Einzige, was an der Kritik am Faschismus übrig geblieben ist, ist die faschistische Vorgehensweise gegen die Juden, die der deutsche Staat sich heutzutage nicht mehr vorstellen kann, weil Israel ist ja ein machtvoller Verbündeter. Gilt auch für jeden, was übrigens nicht bedeutet, dass nicht in der Bevölkerung der niemals kritisierte Antisemitismus nicht weiterhin vorhanden ist. Und gelegentlich rutscht ja auch führenden deutschen Politikern irgendein Satz raus, wo man genau merkt, dass sie das Misstrauen der Faschisten gegen die vaterlandslosen Gesellen letztendlich teilen. Also der berühmte Beispiel von diesem Bürgermeister von Rostock, der gesagt hat zu dem Ignaz Bubis, wie stehen Sie jetzt zur Politik Ihrer Regierung in Jerusalem? Und der hat nie begriffen, warum der Bubis dann beleidigt war, nach Hause gegangen ist. Das haben sie ihm wahrscheinlich mittlerweile mühsam klar gemacht. Als Selbstkritik ist da wirklich übrig geblieben, all die Punkte, wo der Faschismus bei der Beförderung Deutschlands versagt hat. Die Kritik am Krieg ist ja auch eine, dass der Krieg nicht zu gewinnen war. Dass er gegen die falschen Feinde sich richtete. Wenn man das vergleicht, das ist die deutsche Staatsideologie gewesen, die mittlerweile hat sich ja weitgehend auch von den alten Kritikpunkten emanzipiert. Während noch es nach 48 hieß, niemals mehr Aufrüstung und so weiter, das ist ja alles vergessen, jetzt wird ja an allen Fronten marschiert. Deutschland, die Armee macht Auswärtsspiele immer mehr, rüstet sich für den Ernstfall, hat auch jetzt dann die nötigen soldatischen Exzesse zu verzeihen in einer kämpfenden Truppe, das ist auch nicht zu vermeiden. Dieses Handwerk verroht halt die daran beteiligten Menschen entsprechend, verroht auch die öffentliche Meinung, das Ganze nach dem Gelingen der Gewalt beurteilt und nicht mehr die Gewalt selbst kritisiert. In Israel war die Staatsräson, dieser Staat muss sein, damit sich Auschwitz nie wiederholt. Und mittlerweile haben sie ein Phänomen, dass sie natürlich jetzt auch über eine Armee verfügen, die vor wenig zurückschreckt, haben das Problem, dass dieses Konzept der totalen Wehrhaftigkeit, der prinzipiellen Kompromisslosigkeit, ja genau das Gegenteil von dem bewirkt, was der Anspruch des Staates ist. Also wenn der heute erklärt, der Peretz, dieser Anschlag, der muss aufs Brutalste vergolten werden, ist da auch in Israel mittlerweile, ist doch jedermann klar, dass die anderen dann wieder sagen, das nächste muss vergolten, das ist gleich um gleich des Blutvergießens. Das ist doch längst der Staatszweck. Da geht es nicht mehr darum, um irgendein jüdisches Leben zu retten. Arabisches sowieso nicht. Da geht es doch eiskalt um die Durchsetzung des staatlichen Machtanspruches. Selbst dieses proklamierte Ziel, man will die beiden Soldaten befreien, ist doch eine einzige von niemand geglaubte, von allen erkannte und akzeptierte Lüge. Wenn man die beiden Soldaten befreien hätte, hätte man halt die entsprechenden Libanesen freilassen müssen, wären sie frei gewesen. Das stand gar nicht zur Debatte. Es geht wirklich um was anderes, wenn Staaten sich aufbauen und mit Gewalt zuschlagen. Es ist auch mittlerweile auch so, dass selbst diese Staatsideologie Israels, es muss alles akzeptiert werden, weil es ja letztendlich das Vermächtnis, die Wiedergutmachung an den Ermordeten und Erschlagenen in Auschwitz darstellt, dass die mittlerweile auch von den Freunden und Bündnispartnern Israels nicht mehr so in dem Maße mitvollzogen wird. Es gibt mittlerweile ja Kritik an Israel, die insofern durchaus einen antisemitischen Reflex darstellt, als sie von Israel immer eine besondere Rücksichtnahme verlangt. Also er kennt sicher diese Denkfigur, gerade ein Volk, das so viel mitgemacht hat, darf sich doch nicht so brutal aufführen. Das ist eine moderne Form des Antisemitismus. Da wird plötzlich gesagt, die müssen da irgendwie anders ticken, weil sie Juden sind, wegen ihrer Schicksalsgeschichte. Warum denn? Wer einen Staat macht, wer eine Armee macht, wer einen Krieg führt, der beherrscht die Gesetze der Gewalt. Und der kümmert sich doch einen Scheißdreck um seine ehemalige Vergangenheit. Da könnte ich jetzt auch wieder Zitate aus deutschen Stellen vorlesen, aber das so fällt mir zum Beispiel auf, wie in der großen Politik mit dem Antisemitismus von früher in der modernen Form kokettiert wird. Also das deutsche Bewusstsein, selbstzufrieden, während wir aus Auschwitz gelernt haben und keinem einzigen Juden mehr ein Haar krümmen, führen sich die Nachfolge der Opfer so brutal auf und töten palästinensische Frauen und Kinder. Das ist ein Gedankengang, der ist hinten und vorne nicht richtig. Weil die Deutschen haben nicht deshalb aus Auschwitz gelernt, weil sie sagen, man muss politische Formen abschaffen, Staaten abschaffen, die zu sowas fähig sind. Man muss die Gesellschaft ändern, man muss Revolution machen. Auschwitz wäre doch ein Argument dafür, den Kapitalismus abzuschaffen, den bürgerlichen Staat. Nichts dergleichen. Also Kritik bleibt nur übrig, wir sehen doch am Untergang des Deutschen Reiches faschistischer Natur, dass es das nicht bringt. Dass wir mit Demokratie viel weiterkommen bei der Durchsetzung nationaler Interessen. Dass wir jetzt unter demokratischen Vorzeichen, ne, Jugoslawien zusammenbomben dürfen und die ganze Welt hinter uns steht. Und damals war es ein Verbrechen, Überlegenheit von Demokratie. Also das ist der sogenannte deutsche Lernprozess, ne? Kritik an den Fehlern der alten Führung. Nicht an dem Inhalt der Politik, den nationalen Kern der Politik. Übrigens, unser Rektor von der Uni meinte sogar, dass Deutschland jetzt, wo es den Kosovo-Krieg geführt hat, endlich eine Demokratie erwachsen ist. Ja, weil sie jetzt auch selber zuschlagen, wehrhaft und so weiter sind. Ne? Also was die Grünen aus der Deutschland sagen, ist dieser unglaubliche Salto von dem Joschka Fischer, der das so gedreht hat, während es früher immer hieß, wegen Auschwitz keine Armee, hat der doch gesagt, wegen Auschwitz müssen wir jetzt in Jugoslawien zuschlagen, aber auf der richtigen Seite. Das war doch der berühmte Rede von Joschka Fischer, weswegen er völlig zu Recht das Ei ans Ohr bekommen hat. Obwohl ich mich natürlich von der Gewaltanwendung distanziere in der politischen Auseinandersetzung. Und bei Israel und in der Kritik an Israel ist es das gleiche Eigenartige zu sagen, statt den Grund und den Zweck dieses Krieges zu kritisieren, dass sich hier ein Staat durchsetzt unter Sortierung der anwesenden Bevölkerung im Brauchbar und Unbrauchbar, dass er in der Logik dieser Kriegsführung für seine Sicherheit auch vor einem tendenziellen Genozid nicht zurückschreckt. Also wenn ich den Libanon säubere, kann ich keine Rücksicht nehmen, kann ich nicht mehr unterscheiden zwischen Bewaffneten und Nichtbewaffneten. Da sind die Nichtbewaffneten ist die Basis für den Terrorismus. Also statt diesen Kriegszweck zu kritisieren, sich dann selbstgerecht über die Delikatesse der Mittel herzumachen, das ist die Verlogenheit. Am klassischsten in deutschen Politikern, wie zum Beispiel die Heidemarie Wittsorek-Zöll, die gesagt hat, die Sozialdemokraten sind pro-israelisch und pro-palästinensisch. Sehr schwierig in dieser Frage, ne? Im Gazastreifen. Statt zu sagen, also ich bin weder pro-israelisch noch pro-palästinensisch, kann ich gar nicht. Ich kann mich für keine von beiden Seiten entscheiden. Die beiden Seiten sind zwei Varianten eines über Leichen gehenden Nationalismus. Die Palästinenser sind ja, das ist ja die Ironie, sind ja die spiegelbildliche, konkurrente Version des Zionismus. Was braucht das verfolgte Volk? Ein Staat, eine eigene Armee, eigene Gewaltmittel. Und weil vorhin kam, am Anfang des Staates Israel war das Kräfteverhältnis umgekehrt. Auch das ist eine Frage des Erfolgs des Staatsgründungsprogramms Israels, wie übrigens auch mit Terrorismus. So, Erfolg macht aus dem Terrorismus staatstragende Aktionen, aus den Terroristen Staatsmänner. Die Führer des israelischen Terrorismus bei der Staatsgründung waren noch die größten Staatsmänner Israels. Das Ganze ist eine Frage des Erfolgs, des Projektes ist selber. Palästinenser machen spiegelbildlich gerade selber, bloß dass sie keinen Erfolg bekommen. Also werden aus denen keine Staatsmänner, außerdem mit den dicken Lippen, denen ist es fast gelungen. Wie meinst du mit den dicken Lippen den Arafat? Oder? Ja. Aber das ist natürlich, weil das Erfolg ist, man muss, der Erfolg liegt natürlich daran, die Palästinenser haben halt das Pech, dass es zurzeit kein weltpolitisch relevantes Interesse gibt, das machtvoll ist, das sich hinter sie stellt. Das liegt nicht daran, dass die ungeschickter sind. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist es doch so, und es wäre ja, weiß ich noch, den vierten Punkt andeutet, diese, weil da ist natürlich die Öffentlichkeit bei uns sehr flugs bei der Hand, das wissen sie alle drauf, warum so Bewegungen wie Hisbollah und Hamas einfach indiskutabel sind. Das sind islamische Fundamentalisten, religiöse Fanatiker und so weiter. Ne? Das ist ein eigenartiger Punkt, weil die gesamte westliche Öffentlichkeit ist ja ebenfalls christlich-fundamentalistisch und am Fanatismus steht denen ja nichts nach. Nur, es gibt einen großen Unterschied, wenn sich der George Bush seine Soldateska in den Krieg schickt, dann betet er zwar, aber er sagt nicht, dass er nur gewinnen kann, weil Gott für ihn kämpft. Die Republikanische Partei nennt sich nicht Partei Gottes und auch die Angela Merkel sagt nicht, wenn sie die Truppen jetzt in den Libanon schickt, dass sie da im Auftrag der Jungfrau Maria tätig ist. Das Verhältnis zur Religion hat sich insofern demokratisiert, dass die Religion halt das gute Gewissen und die feste Überzeugung ist, mit dem die Gewalt sich begründet, aber nicht unmittelbar den Auftrag dazu erteilt. Dass sich die Hisbollah und die Hamas sich in dieser Unmittelbarkeit auf Gott beziehen, hat zwei Gründe. Das erste ist, dass sie sich ja im Gegensatz befinden zum bestehenden Interesse, weltmächtigen Interesse, sich auf ein einziges Vorbild mit einem Teilerfolg berufen können, nämlich die Islamische Republik Iran, die ja gestützt, komischerweise, auf Öl und die Erlöse aus dem Ölverkauf, es sich leisten kann, nicht unbedingt willfährig dem für den Iran von Amerika vorgesehenen Weg zu gehen. Und das Zweite ist, dass die Erfolgsaussichten einer Bewegung wie Hisbollah und Hamas, dass die halt in völliger Abhängigkeit von dem bestehen, was die Opferbereitschaft ihrer Kämpfer ausmacht. Es gibt kein Interesse, das ihnen auch nur den Schein einer Chance gäbe, sich gegen Israel durchsetzen zu können. Sie können nur einen Zweck verfolgen. Sie können den, und das ist ihre verrückte Überlegung, wo sie, das kennen wir auch von Terroristen in westlichen Bereichen, die glauben tatsächlich, mit diesen Selbstmordanschlägen, die zum Beispiel die Hamas und der Dschihad in Israel selbst verübt, glauben tatsächlich, den Staat Israel, die Regierung dadurch zum Einweg bewegen zu können, dass der sagt, er will sich die Opfer unter seiner Zivilbevölkerung nicht leisten. Und das ist erstens ein logischer Widerspruch. Ich kann nicht einerseits mit solchen Mitteln jemand begegnen und ihn damit zu einem absolut durch moralische Argumente unbeeinbaren Subjekt erklären und ihn dann versuchen zu erpressen, indem ich an sein Mitleid appelliere. Und zum Zweiten macht auch der Staat Israel völlig deutlich, dass er nicht erpressbar ist. Glauben Sie nicht, dass auch ein bisschen ist, einfach um das Bild zu schaffen von Verzweiflung und von Verbissenheit und Trotz auch teilweise? Ja, das ist das Agitationsmittel. Wenn es die einzige Form des Widerstandes ist, dann spekulieren diese Gruppen darauf oder sie gehen davon aus, dass die Opfer der weltpolitischen Konstellation beeindruckt sind von diesem Märtyrer-Dasein und nicht in erster Linie sehen die Sinnlosigkeit dieses Tuns, den Antimaterialismus. Was zum Beispiel bei uns fällt doch jedem auf, bei diesen Selbstmordattentätern, der Antimaterialismus. Die machen das und schmeißen ihr Leben weg. Und da wird bei uns immer gesagt, es liegt daran, dass die wirklich glauben, dass sie am dritten Tag dann im Paradies auferstehen und dann mit den großäugigen Huris einen flotten Lenz machen. Wird das bei uns so interpretieren. Ne? Das kann nie und immer die Wahrheit sein. Weil es gibt es ja auch in westlichen zivilisierten Armeen, das ist der Begriff des Himmelfahrtskommandos. Also auch von einem Soldaten in der demokratischen Armee wird verlangt, dass er den sicheren Tod mit einkalkuliert. Anders gehen Armeen nicht. Der einzige Unterschied zwischen einem Selbstmordattentäter und einem Tapferkeitsmedaillenträger einer westlichen Armee besteht darin, dass der in einer kämpfenden Truppe mit Uniform das macht, während der andere macht es als Privatmann nicht anerkannt. Und der andere wird dann ein Verbrecher und wird nur von seinen unmittelbaren Freunden gefeiert, während der Kriegsheld im Westen, der dabei drauf geht, bekommt er dann diverse Medaillen und ein Staatsbegräbnis. klar, dass die Religion das Einzige ist, was die Massen da ergreift, ist ein Ausdruck oder ist Ergebnis der absoluten Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit, in die die weltpolitische Kräftekonstellation diese Form von Widerstand getrieben hat. Es gibt eigentlich gibt's eigentlich nur zwei Möglichkeiten: sich unterwerfen oder sich opfern. Es ist interessant, wenn man es durchdenkt, es gibt ja auch keine Kompromissmöglichkeit. Also die Palästinenser haben Israel nichts anzubieten, was irgendwie auch nur entfernt wie eine Kompromisslösung aussehe. Das haben die doch erklärt, dass die Bedingung ist, die völlige Anerkennung der israelischen Entscheidungshoheit und dann abwarten, was über sie verhängt wird. Also mit so einem Angebot, das ist doch nicht politikfähig, da kannst du doch keinen Menschen damit beeindrucken, der irgendwie Politik, der einen Staat machen will. Da kannst du bestenfalls die unbeteiligten Zivilisten beeindrucken, dass Israel die so weit bringt, dass die sich gegen ihre eigenen Leute kehren und sagen, hört auf, das bringt ja nur wieder den nächsten Angriff der Luftwaffe. Das ist ja auch die Spekulation des Vorgehens von Israel. Aber auch bei dieser Unterwerfung, insofern kein Angebot, also es kein Angebot einer produktiven Unterwerfung gibt. Ja, also das andere, dann könnt ihr mitspielen oder irgend sowas gibt es ja auch nicht. Also zum Beispiel der Bürger hier, der normale, der gute Staatsbürger, der kann sich erfolgreich unterwerfen, das heißt, er geht zum Arbeiten, kriegt sein Gehalt, das immer weniger wird, er akzeptiert seine Rentenkürzung und so, aber er hat immer noch die Möglichkeit, dass er eine gewisse Anerkennung als konkurrierendes Subjekt, indem er sich für das Kapital krumm legt. Er erfährt zwar auch, dass man von Arbeit immer weniger leben kann, aber es gibt ein gewisses Angebot einer Anerkennung seiner Funktionalität. Dieses Angebot hält Israel für die Palästinenser nicht bereit. Sie stellen sich ja vor, dass die Staaten, die Gegner, also die Staaten, die eine Konzeption haben, also die Konzeption Staat, und die Gegner deswegen mit irgendwelchen repressiven Maßnahmen unterdrücken, die nicht reinpassen in den Staat. Ja, aber wie stellen Sie sich denn vor bei der Weltrevolution, also wenn Sie Kommunistin, wie wollen Sie denn dann die Gegner, die sich da nicht anpassen wollen, an ihre Konzeption irgendwie anpassen? Also es gibt ja immer Leute, die gegen die Konzeption sind, die herrscht. Ja. Also wie möchten Sie das denn dann gewaltfrei machen? Ja, ich will ja keine herrschende Konzeption haben. Ich möchte ja, dass ich stelle mir den Prozess des Sozialismus so vor, dass dass alle das von selbst wollen? Oder? Nein, es gibt eine Auseinandersetzung. Aber eins ist klar, mit Gewalt werde ich den Sozialismus nicht durchsetzen können. Ich kann niemanden zwingen, da mitzumachen. Wenn es nicht geht, wenn ich mich nicht durchsetze mit Argumenten, dann kann ich mich nicht durchsetzen. Dann geht es halt nicht. Man kann den Sozialismus, man kann gegen den nicht sagen, dass er unmöglich ist. Weil im Prinzip sind alle Leute, sind ja mit Verstand und Denken ausgestattet und man kann ja doch ein Angebot machen, das ihrem Interesse entspricht. Mit möglichst wenig Arbeit ein einigermaßen anständiges Auskommen zu haben. Wenn das nicht geht, wenn ich mich da nicht durchsetze, ich habe mich ja hier in der BRD nicht durchgesetzt, ich habe nicht zur Waffe gegriffen deswegen, ich versuche es ja weiter mit Argumenten. Während die Staaten, die verlassen sich ja nicht aufs Argument. Die Staaten haben ja die Waffen zuerst in der Hand und dann versuchen sie doch ein paar Ideologien nachzuschieben. Ich werfe doch, also in dem Fall von Israel ist es doch einfach so, dass es diesen Schritt jetzt erreicht hat, dass sie nicht mal mehr ein handfestes Unterwerfungsangebot haben. Dadurch ergibt sich so eine ohnmächtige Form von Gegengewalt, wo die Kritik, die bei uns gegen die vorgeht, die geht an der Sache völlig vorbei, weil an Sachen Fanatismus und Gewalttätigkeit gibt es das auch in den normalen zivilisierten Breiten. Ein Selbstmordattentäter, der 80 Leute mitreißt, kann sich gar nicht messen am Gewaltpotenzial gegen ein einziges Bombenflugzeug, das ein Flüchtlingslager bombardiert. Also sehe ich auch in der Stelle absolut keine Lösung und keine Lösungsmöglichkeit auf Basis der bestehenden politischen Verhältnisse im Nahen Osten. Weil der mich nach meiner Lösung gefragt hat. Man muss auch mal, die Analyse muss es auch einem einmal gestatten zu sagen, es gibt keine Lösung auf Basis der vorgesehenen Lösungsmöglichkeiten. Auf Basis der Existenz des zionistischen Staatskonzepts und des arabischen Staatskonzepts im Nahen Osten gibt es keine Lösung. Außer eine der Gewalt. Bevor jetzt alle gehen, möchte ich mein Angebot von vorhin nochmal wiederholen. Es gibt hier eine kleine Gruppe in Uvasta, die sich immer regelmäßig trifft und darüber diskutiert, also im Augenblick auch da gerade darüber diskutiert, warum es in bürgerlichen Staaten notwendigerweise Gewalt gibt, auch nach außen, in diesem Staat. Treffen uns nächsten Montag um 19.30 Uhr, 20 Uhr in Uvasta. Was jetzt, 19.30 oder 20? 20 Uhr. genau, also jetzt Diskussion der Öffentlichkeit. Ist das öffentlich? Ja, jeder kann kommen. Also auch nicht Studenten. Ja, ja. Nicht Studenten. Auch nicht Studenten. Ja, wegen Uhr. Ja, ja, klar, ich habe noch eine Frage. Ja, ja. Vielleicht noch ein Wort zur Konzeption und Durchsetzung. Es gibt keinen Staat, der als Konzeption hat, wie organisiere ich, dass die Leute, die bei mir wohnen, jetzt sage ich explizit nicht Volk, sondern die Leute, die hier wohnen, wo ich souverän bin, mit möglichst wenig Aufwand ein möglichst gutes Leben haben. Staatskonzeptionen sind immer ganz anders. Wie organisiere ich Territorium und Volk dort so, dass ich meine Aufträge in der Welt realisieren kann? Wie die dann heißen, ist scheißegal. Das ist deswegen schon immer der Standpunkt, vorher das angepinkelte Wort Material. Wie werden die Leute Material für einen viel höheren Zweck als den banalen Materialismus der Leute, die dort für ihre Dienste genommen werden? Das ist der eigentliche Hammer. Wenn du sagst, wie organisiert man am besten, dass man mit möglichst wenig Aufwand gut lebt, dann kommst du da lag nie auf Gewalt, weil die doch gar nichts taugt. Aber die andere Seite, die immer meinen, wenn Leute was schaffen, wenn Leute sich anstrengen, wenn sie was produzieren, dann muss das für was anderes gut sein, als fürs Gut auskommen. Dann muss das für ein Staatsreichtum da sein, dann muss es für Kapitalakkumulation da sein. Dann muss es gut dafür sein, dass Deutschland seine Verantwortung in der Welt wahrnehmen kann. Die Leute, da ist Gewalt wirklich im Mittel. Und wenn du auf Durchsetzen kommst, das einzige Problem ist, wenn du eine halbwegs vernünftige Gesellschaft machen willst, hast du mit solchen Figuren zu tun, die nämlich mit Gewalt verhindern wollen, dass die Leute alle Dienst von höheren Zwecken leisten. Das ist etwas, was der Staat gar nicht leisten kann. Mit der Gewalt kriegst du es zu tun, wenn du ein bisschen was Vernünftiges einrichten willst. Ansonsten ist doch diese Banalität, dieser Materialismus, so, wie kriegt man mit möglichst wenig Aufwand für alle Leute halbwegs gutes Leben hin? Da ist doch in dem Sinn keine Konzeption, wie es ein Staat hat. Da ist bloß ein wenig ein vernünftiger Gedanke, wie wir sein Leben einrichten können. Ohne dauernd von den Drecksäcken abhängig zu sein, die das Leben aller Leute zum Material für ihre höheren Werte machen wollen. Der ganze Witz. Und das passiert in Israel und die Palästinenser sehen auch schon wieder nichts anderes. Als sowas für sich aufzumachen, im Dienst einer höheren Sachen Material zu sein, sich sogar zu opfern. In Israel wird es halt von Staats wegen schon längst praktisch gemacht. Also, heute habe ich in der Zeitung oder gestern wieder gelesen, dass der Steinmeier gesagt hat, dass wir uns militärisch aus dem Nahen Osten raushalten, das geht nicht, dafür sind wir zu bedeutend. Ja, da widerspricht doch niemand. Ne? Also das ist interessant, dass er auf den Gedanken zu sagen, lass uns doch unbedeutend sein. Lass uns doch, oder zumindest so, wir haben keine weltpolitischen Ambitionen. Das ist irgendwie undenkbar. Selbst die guten Menschen von links sagen doch auch, wir müssen aus unserer Verantwortung für die deutsche Vergangenheit da vor Ort sein und ausgerechnet mit der Bundesmarine die Juden schützen. Und was ist der erste Schutzerfolg gewesen, ein beinahe bewaffneter Zusammenfall mit der israelischen Luftwaffe. Das kommt erst garantiert dazu, zu irgendeinem Zwischenfall. Muss es ja dazu kommen. Dann geht es wieder eine Riesendebatte. Aber diese Zwischenfälle sind ja, also dass das jetzt so politisch brisant war, kann ja nicht daran liegen, dass es ein Zwischenfall war, oder? Ich meine, die Soldaten, die im Horn von Afrika waren, das sind seit 5 Jahren, da redet kein Mensch von. Tatsächlich sind ja auch jeden Tag Zwischenfälle. Ja. Jetzt war dieser komische Zwischenfall mit dem Flugzeug dermaßen aufgebauscht. Da muss einen anderen Grund geben als der Zwischenfall. Ja, weil die deutsche Mission ist halt nicht eine, ist ja klar, die geht ja nicht darum die Juden vor dem nächsten Holocaust zu bewahren, sondern geht darum, dass Deutschland im Nahen Osten wieder mitmischen möchte, nachdem es vorher gründlich ausgemischt worden ist. Aber es wird ja wahrscheinlich in 14 Tagen dann die Margret aus Bremen erzählen, es ist ja, man kann ja vom deutschen Standpunkt aus, ist das Vorgehen Israels im Gazastreifen, ist ja eigentlich ein unmittelbarer Anschlag auf deutsche Interessen. Da wird ja alles zerstört, was Deutschland und die EU in der kurzen Zeit nach dem Oslo-Abkommen da aufgebaut hat. Und Israel hat gesagt, dass demonstriert auch durch Waffengewalt, dass der europäische Versuch, durch die Unterstützung der palästinensischen Autonomie irgendwie noch im Nahen Osten mitzubestimmen, mitzuwirken, dass es darauf keine Rücksicht nimmt. Weil da gibt es einfach zwei Interessen. Israel hat die Oslo-Verhandlungen mit der PLO nicht geführt, weil es dem palästinensischen Standpunkt meinte, der müsste berücksichtigt werden, sondern weil es damals meinte, sie müssen weltpolitisch reagieren auf den nach dem ersten Golfkrieg sich abzeichnenden Versuch Amerikas, die arabische Welt besser einzubinden, dem Ende der Sowjetunion. Da hat Israel damals diese Offensive ergriffen und hat sich unmittelbar mit der PLO geeinigt, was für die israelische Gesellschaft ja skandalös genug gewesen ist. Deswegen wurde auch der Rabin damals umgelegt von irgendeinem zionistischen Fanatiker. Aber das soll doch nicht ernsthaft, war doch nicht beabsichtigt, tatsächlich einen zweiten Staat, der von seiner Gründungsgeschichte her immer ein Gegner Israels sein muss, existieren zu lassen. Und dass die Europäer damals so begeistert, so engagiert diese Autonomie unterstützt haben, den Flughafen in Gaza gebaut haben und so, ne, hat Israel durchaus begriffen als eine Herausforderung. Ich bin da vielleicht nicht so bewandert wie Sie, mit Sicherheit sogar. Also deswegen möchte ich auch gerne eines Besseren belehrt werden, aber ich dachte, das wäre nicht auf, oder zumindest nicht nur auf die weltpolitische Konstellation zurückzuführen, sondern auf Rabin, auf den Politiker selber. War das nicht so? In Ihren Augen? Nein, der Politiker Rabin und Peres kamen auf den Gedanken, der Anlass war. Es war eine Änderung der Politik. Es galt ja bis dahin keine Verhandlung mit der PLO. Das sind Terroristen, das wird militärisch gelöst. Jetzt gibt es den Zeitpunkt des Meinungswandels. Der ist eindeutig eine Reaktion auf den ersten Golfkrieg. Der erste Golfkrieg, wo es doch dem Bush-Vater gelungen ist, nahezu die gesamte arabische Welt, inklusive Syrien, in sein Bündnis zu bringen gegen den Irak des Saddam Hussein. Und zweitens, das Verbot an Israel, an diesem Krieg teilzunehmen. Vielleicht erinnern Sie sich auch daran, dass damals der Saddam Hussein Scud-Raketen auf Israel geschossen hat und die mussten da Gewehr bei Fuß, was für den Judenstaat nahezu unerträglich war. Die stärkste Armee des Nahen Ostens darf nicht mitmachen, und zwar deswegen, weil natürlich das klar war, ein Eingreifen Israel hätte die Anti-Irak-Koalition sofort beendet. Hätte den anderen arabischen Staaten unmöglich gemacht, mit Amerika gemeinsam gegen den Irak vorzugehen. Das war für Israel ein Urerlebnis. Da haben sie gemerkt, dass tatsächlich in diesem, ich habe es immer gesagt, die Amerikaner lassen sie machen, sie lassen sie aber für sich machen, dass sie da in ihren eigenen Interessen beschnitten worden sind. Und dann kam völlig überraschend diese Geheimverhandlungen in Oslo mit der PLO. Der Grund, mit dem die das begründet haben, der Rabin und der gegenüber der eigenen Bevölkerung, Den habe ich gesagt, der war der, dass Sie gesagt haben, wir müssen davon ausgehen, dass wir die besetzten Gebiete nicht annektieren können, ohne Vertreibung der Bevölkerung, weil dies den Charakter des Judenstaates zerstören würde. Das steht in dem Buch drin von dem Peres. Ne? Wie können wir das Siedlungsrecht der Juden im ganzen Lande Israel sichern und gleichzeitig das Gebiet nicht so annektieren, dass es unser Bündnis mit Amerika und der restlichen Welt zerstört? Und da kam dieses eigenartige Vertragsverhältnis raus, eine Autonomie für die Palästinenser ohne Anerkennung ihrer Staatlichkeit, mit der Perspektive einer Staatlichkeit und Ausklammerung der beiden entscheidenden Konfliktpotenziale, die Jerusalem-Frage. Und das Zweite, was für die Palästinenser ganz entscheidend ist, über Israel auch, ist natürlich die Frage der Flüchtlinge. Das war also was will das denn, es sind ja mehr Palästinenser außerhalb von Palästina als in diesem Gebiet drin, dürfen die zurückkehren. Ne? Das wurde beides ausgeklammert, das war schon an sich schon der erkennbare Pferdefuß. Ne? Dann wisst ihr, da haben doch die beiden haben dann ihren Nobelpreis kassiert und so, und da war aber schon eigentlich klar, dass es auf einer ausschließlichen Interessenlage ging. Also der Politiker Rabin, der hat im hegelischen Sinne, war das eine List des Weltgeistes, der hat sich angeboten, zum richtigen Zeitpunkt eine Maßnahme durchzuführen, die sich im mittlerweile jetzt ja für Israel als ein Erfolgsweg herausgestellt hat. Durch die partielle Anerkennung der PLO hat man sie auch vernichtet. Man hat die PLO in eine Lage gebracht, in der sie zerrieben werden musste. Übrigens, das Erstarken, dass sie jetzt in ihren Einfluss an die Hamas verloren haben, ist ja, kann man auch, man kann, es gibt immer diese berühmte Enthüllung, dass Hamas nicht zuletzt vom israelischen Geheimdienst unterstützt worden ist. In der Gründungsphase, als gegenhiebig gegen die PLO des Arafat. Ne? Da wird immer so dann gesagt, aha, das Ganze ist eine peinliche Panne des Mossad gewesen. Ist natürlich Quatsch, weil es ist eins nach dem anderen. Zum damaligen Zeitpunkt hat das Aufkommen der islamischen Fundamentalisten den damaligen Hauptgegner, die PLO, entscheidend geschwächt. Bis zu dem Punkt, dass er jetzt mehr oder weniger weg ist. Und jetzt kommen die Nächsten dran, jetzt kommen die Hamas dran, das ist der neue Gegner, der übrigens insofern für Israel ja auch wirklich dankbarer ist, weil sich mit dem die Perspektive einer Staatlichkeit nicht mehr stellt. Also durch die Radikalität der Hamas ist doch jetzt die Hamas von Amerika in den Kreis der terroristischen Organisationen aufgenommen worden. Die Europäer sind noch nicht so weit. Aber jetzt ist doch vom Standpunkt Amerikas aus der Kampf Israels um die besetzten Gebiete und ihre potenzielle Einverleibung, Vertreibung der Bevölkerung, ist jetzt ziemlich weit deckungsgleich mit dem amerikanischen Krieg gegen den Terrorismus. Das hieße für Sie auch die Nichteinhaltung der Verträge von Oslo war eigentlich programmatisch. Ja, konnte nicht eingehalten werden. Vom Inhalt des Vertrages war das ein Konzept, was unmöglich so eingelöst werden konnte. Also Staatskonzept oder von? Nein, vom Vertragskonzept. Vom Vertragskonzept beider Seiten. Die Oslo-Verträge. Ja. Was die waren. Ja. Die Oslo-Verträge sahen vor, dass als erster Schritt auf Teilen der Westbank und in Gaza die Palästinenser eine Autonomie kriegen und die Israelis abziehen. Und dass sie Israel für sie Steuern einziehen und die auch Geld kriegen und dass sie Beziehungen nach außen aufnehmen dürfen. Und dass die Frage der Flüchtlinge kam überhaupt nicht vor. Und die Frage des Status von Jerusalem wurde einer sogenannten Endlösung. Final Solution hieß es, ne? Kann man auf Deutsch immer, wenn man sich übersetzt mit Endlösung, gibt es immer sofort wieder den Punkt, dass man dann, also es wurde vertagt, verschoben. Jetzt war natürlich klar, dass Israel sich gleichzeitig die Kontrolle über die Außengrenzen vorbehalten. Und das Siedlungsrecht, ja. Und die Siedlungen sollten auch geklärt werden. Jetzt ist aber auf Basis dieser Oslo-Vereinbarung hat Israel den Ausbau der Siedlungen systematisch fortgesetzt. Und jetzt gab es sofort einen Streit, ist es verstößt, ist zwar nicht in den Vertragstext, aber gegen den Geist von Oslo. Ne? Und dann gab es doch dann diesen, der Auslöser der zweiten Intifada war auch dann der berühmte Besuch von Sharon auf dem Tempelberg, wo er damit gesagt hat, nicht bloß unser Teil, sondern ganz Jerusalem ist unverzichtbarer Bestandteil. Also hat damit die sogenannte Entrüstung vorweggenommen. Worauf dieses schöne Konzept, dass Israel weiterhin das Land besiedelt und die PLO selbst dafür sorgt, dass die Palästinenser ruhig halten, ist auf diese Weise erst einmal gescheitert. Und an dieser Geschichte ist dann natürlich auch der Arafat und seine PLO zerrieben worden. Weil die mussten ja ihren Massen irgendwelche Angebote machen dafür, dass sie auf alles verzichtet haben an nationalen Forderungen. Da wurde ja nichts geliefert von israelischer Seite. Das war ein Eigenbau. Ja. Andererseits, für die Vision eines Staates musste der Arafat unterschreiben, dass er alle israelfeindlichen Aktivitäten unterbindet. Gleichzeitig ist das, was Israel im Vertrag alles erlaubt, zum Beispiel neue Siedlungen aufzumachen. Einmal, wo die beschlossen haben, da brauchen wir eine Siedlung, in der Regel aus strategischen Gründen. Da ist Autonomie hin oder her, ist Palästinensergebiet freigeräumt worden. Da sind sie mit Bulldozern hin, haben alles platt gemacht und haben hier Israel eine Siedlung hingestellt. Und drumherum Land dazu noch enteignet. Also lauter Gründe, dass Palästinenser ausflippen, radikal werden. Und der Arafat als Vertreter einer Autonomie hatte den Auftrag, dafür zu sorgen, dass dort keine israelfeindlichen Aktionen draus werden. Wie soll das funktionieren auf Dauer? Jetzt gibt es ja den neuen Versuch einer Koalitionsregierung zwischen der PLO und Hamas mit einem sogenannten Fachmann als Ministerpräsidenten. Aber da kann man auch wieder sagen, Israel geht sich bereit, mit dem zu verhandeln. Aber über was? Das ist immer, das finde ich so irre, dass hier die Öffentlichkeit immer sagt, die sollen doch miteinander reden. Sollen doch verhandeln, das ist besser, als dass sie schießen. Ne? Aber das setzt immer voraus, dass nur irgendwas verhandelt werden kann. Aber das sind ja nicht mal Verhandlungen über Kapitulationsbedingungen. Der Gazastreifen, das ist doch nicht, ist ja nicht lebensfähig. Ne? Andererseits, damit er lebensfähig würde, die Israel zieht aus den Außengrenzen ab, die lassen in den Flughafen am Hafen, die können dann eigene Strafe machen, das machen die ja nie. Gerade mit dem Verweis, dass es da sowas wie Hamas gibt. Ja, wieder dasselbe, dass Lebensfähigkeit eine Gefährdung Israels ist. Also wenn vollkommene Bewegungsfreiheit auch nach außen in Gazastreifen ginge, und das ist ja ein Stück wahr, das ist bei Israel die Doktrin, dann ist der Gazastreifen die größte Gefährdung Israels. Aber den Beleg haben Sie jetzt wieder in der Rakete. Das ist ja auch das Problem mit den Tunneln, dass Sie so... Ja, Sie können sogar Tunnel, aber warum müssen Sie einen Tunnel tragen? Dieses Problem händelt doch Israel von sich aus schon. Jetzt haben sie in Gazastreifen noch 3 oder 4 was denn, Siedlungen. Die sind so aufgemacht, dass die Verbindungswege vom eigentlichen Israel in diese Siedlungen den Gazastreifen fein säuberlich in Abschnitte aufteilen. Und über die Verbindungswege zu den Siedlungen kannst du ohne Lebensgefahr dann nicht immer diagonal drüber kommen. Also wer sich auf der Straße bewegt, wird tendenziell erschossen. Also das sind Mittel, den Gazastreifen als Ghetto für Palästinenser zu organisieren und nicht als ein Gebiet, wo es von sich aus existieren kann. Weil dann wäre es genau das, was Israel sagt, was jetzt passiert. Dann könnte dort aus militante Aktionen gegen Israel entstehen. Ja, und das alles als Angebot für Autonomieverhandlungen. Was soll da der Verhandlungsgegenstand sein? Auch in diesem Oslo-Deal, klar, das Oslo-Deal war ein Angebot an den Arafat. Also der hätte so eine Art Staat machen können, wo er dann die Ehrenkompanie abschreitet und dann mit dem Flugzeug zu den Vereinten Nationen fliegt. Aber das wäre dann seine Aufgabe gewesen, das gegenüber der eigenen Mannschaft durchzusetzen. Und ob er das geschafft hätte, gerade bei so einem, durch die Geschichte, die Palästinenser sind ja so die Art, das was die Juden in Europa früher in der arabischen Welt gewesen sind. Durch die ewige Zeit der Verfolgung haben die einen unheimlich hohen Politisierungsgrad. Ne? Die haben ein unglaubliches akademisch gebildetes Proletariat, die da genau die gleichen Ideen haben wie die zionistischen Gründungsväter, die sich damit ja nicht zufrieden geben. Ne? Die haben eine riesige Vielfalt, würde ich jetzt sagen, von unterschiedlichsten politischen Auffassungen, von Marxisten-Leninisten bis zu islamischen Fundamentalisten, alles mögliche. Und da ist der Arafat auch nicht schon daran gescheitert, denen, dass sie die Insignien von Staatlichkeit kriegen, als die Erfüllung des palästinensischen Nationentraums zu verkaufen. Vor allem ist das die entscheidende Frage immer die Flüchtlingsgeschichte. Die PLO lebt wesentlich von den Subsidien der Flüchtlinge, die in den arabischen Staaten Geld verdienen, die sie ihnen hinschicken. Und wenn für die keine Perspektive sich ergibt, stellt die Unterstützung ein und dann geraten die in eine innere Finanzierungskrise. Das heißt, Sie würden ihnen grundsätzlich auch, wenn sich ihnen die Möglichkeit bieten würde, das gleiche, ich sag mal, gewalttätige Staatsgründungs- und Machtausübungspotenzial zutrauen und auch, ja, klar, auch denken, dass es so kommen würde. Ja. Das traue ich ja jedem Staat zu. Das ist, was heißt zu? Das ist von der Geschichte her, von der Vorgeschichte. Und na, nicht von, auch von dem Konzept von Staat. Also wenn die PLO irgendeinen Staat aufziehen könnte, dann würde dieser Staat nie zufrieden geben mit der Rolle, die ihm Israel zumutet. Da wird sich kein Staat damit zufrieden geben. Da würde natürlich vor allem ein Staat, die PLO, ein PLO-Chef hätte sehr viel gemeinsam mit Israel. Israel beansprucht zum Beispiel sämtliche Juden auf der Welt als sein Staatsvolk. Die sind doch gar nicht in dem Land. Ne? Die PLO würde ja auch in seinem Staatsvolk sämtliche Palästinenser der Welt ebenfalls als sein Staatsvolk beantragen. Dafür braucht es Gebiet, dafür braucht es andere Grenzen. Da hat der alte Ben-Gurion recht, indem er sagt, Israel kann nur, Palästina, wo ich zitiert, kann nur die Lösung für ein Volk darstellen, nicht für zwei. Ja, das war nicht ganz meine Frage. Meine Frage war, ob Sie denken, dass diese Vorgeschichte tendenziell dazu führt. Nicht die Vorgeschichte, wie die gestrickt sind. Deren zum Zionismus kongruente Staatsgründungsprogrammatik. Die PLO hat doch genauso wie der Zionismus das Ziel gehabt, für die Palästinenser ein einigermaßen aushaltbares Überleben zu sichern. Es war doch ein Staatsgründungsprojekt. Und dafür sollte man auch Opfer bringen. Also aus der Geschichte folgt ja gar nichts notwendig. Es kommt ja immer darauf an, was die Leute sich für Urteile daraus bilden. Und wenn du halt meinst, dass wenn du halt verfolgt bist von einem anderen Staat, oder dessen Herrschaft leidest, dass dann das Beste wäre, von dem eigenen Staat zu haben, dann ist das halt dein Programm. Also aus der Geschichte folgt, dass da, wo Staaten sich aufmodeln und sagen, sie würden jetzt was unternehmen für die Leute, oder ist ja wohl scheißegal. Dann gibt es Opfer en masse. Das ist das, was man aus der Geschichte folgern kann. Die folgern, dass man einen Staat braucht. Und jetzt folgt daraus, dass man einen Staat braucht, dass es ein Staatsgründungsprojekt ist. Daraus folgt, dass die ungefähr dasselbe Programm haben wie alle Staaten, also ähnlich wie Israel. Kannst du auch anders ausdrücken, wo Herbert gerade gesagt hat, dass die Leute halbwegs ein Auskommen haben. Die palästinensische Staatsidee lautet immer, dass die Palästinenser zu ihrem Recht kommen. Und dass zu ihrem Recht kommen ist was ganz anderes als zu Recht kommen. Nämlich, da werden die sofort definiert als eine Mannschaft, die im Auftrag von was Höherem unterwegs ist. Und diesem Höheren, dem gibt ihr Staat Recht und macht sie dafür zum Material. Und zwar alle, die sich dazu definieren, also palästinensisches Volk sind. Also sogar die nicht in Palästina sind. Und das ist immer ein gewalttätiges Programm, erstens nach innen, zweitens gegen Hindernisse außen, die diesem höheren Recht eines Volkes irgendwie im Weg stehen. Ja, in dem Fall natürlich als erstes Israel. Logisch. Das steht ihnen doch auch praktisch im Weg. Da ist auch, die bürgerliche Betrachtung fragt immer nach Ursache und Wirkung. Also würden die Palästinenser ruhig halten, dann würden sie doch von Israel nicht daran schikaniert werden. Würden die Israelis die Palästinenser daran schikanieren, würden sie doch. Aber da wird das immer so in politische Willkür hineingelegt. Aber es ist doch ganz anders. In beiden Fällen geht es doch nicht darum, nochmal um ein ruhiges Auskommen zu haben, sondern es geht darum, ein Staatsprojekt durchzusetzen, das immer das andere ausschließt. Also für die Palästinenser, wenn sie gegen Israel Widerstand leisten, dann wird ihre ihre Bedrohungsideologie wird von Israel immer wahrgemacht. Und umgekehrt, umgekehrt. Und so können die bis zum letzten Palästinenser weitermachen. Ne? Der Literaturnobelpreisträger João Saramago hat einen Artikel geschrieben in einer spanischen Zeitung, den fand ich einfach klasse, der hat nur die Überschrift gemacht, dann lässt er da gar nicht mehr gesagt, der hat gesagt, der Holocaust geht weiter, solange ein Palästinenser lebt. Das ist die israelische Seite. Ne? Weil solange es den gibt, ist er immer bedroht. Umgekehrt für die Palästinenser geht die Bedrohung durch Israel weiter, solange irgendein Jude in dieser Gegend lebt. Darum ist auch diese Konzeption, die man ist, könnten nicht die beiden Völker in einem Staatswesen friedlich zusammenleben. Das ist eine logische Unmöglichkeit, weil da müssten zwei Nationen, zwei Völker, die ein unterschiedliches, eher ausschließendes Staatskonzept haben, müssten sich auf einen verständigen. Das geht überhaupt nicht, das will auch keiner. Also der Witz davon ist, dass man die Leute schon als Völker definiert. Das ist der Horror. Natürlich könnten, lustigerweise sitzt da beides hier mitten, ne? Die Leute, die kannst du äußerlich sowieso kaum unterscheiden. Dass die Leute nicht zusammenleben können, ist gar kein Problem. Bloß wenn du schon anfängst, die als Völker zu definieren, dann definierst du sie als Material unterschiedlicher Staatszwecke und damit als gegeneinander zu verwendendes Material. Und da hat was nicht mehr hin. Sobald es an losgeht, die Leute als Völker zu definieren, ist der Spaß vorbei und der Frieden vorbei. Das ist übrigens für beide Parteien ein großes Problem. Für Israel, dass es Hezbollah-Attentäter nicht von außen her erkennen, weil die genauso aussehen können wie die Juden. Und der Mossad kann dauernd in die Hamas-Dinger seine Agenten einschleusen, weil die Sprache ist sehr ähnlich. Also ist irre. Am liebsten würden die sowas wie einen Judenstern einführen, damit die Palästinenser erkenntlich werden, wenn sie infiltrieren. Also weil er sagt, es gibt doch Unterschiede, natürlich gibt es ja, auf die kommt es nicht an. Die Unterschiede sind durch den Pass gegeben, durch die Ideologie. Der Mensch ist ja kein Tier. Ne? Weil die menschlichen Unterschiede werden ja nicht bestimmt durch ethnische Unterschiede, sondern durch das Hirn, durch die Ideologien.